sagen Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Grüß Gott, ich darf heute tatsächlich ein letztes Mal unser Intro selber sprechen, denn mit Staffel 3 wird alles anders, aber heute ist es nochmal so, dass ich Hallo sage. Dann sag auch Hallo. Ja, Hallo. Hallo. Wir sind die Elite, ich bin der Aushilfs-CD und mit mir am Mikrofon zu dieser wunderbaren 200. Folge ist... Das Zeilenende und ich freue mich ausgesprochen, diese 200. Folge mit dir verbringen zu dürfen. Wunderbar, dankeschön. Wir machen auch natürlich das perfekte Geräusch Klonk, denn wir sitzen beieinander. Wir sind zwei Haushalte, wir saufen für fünf, also halten wir uns an die Regeln der Regierung. Ja, genau, also... Ich habe das Glühwein-Taxi sind, glaube ich, noch verboten, aber der Privatkonsum von Bier ist vollkommen legitim. Genau, und wir sitzen hier in der Nähe vom Schönbuch, also trinken wir auch ein Schönbuchbräu heute. Naja, die Brauerei ist tatsächlich in Böblingen, also von daher. Ja, und das zweite Bier, was wir nachher trinken, ist natürlich nochmal was anderes, leckeres, das beste Weißbier der Welt. Ja. Aber dazu später vielleicht mehr. Genau. Und das Zeilenende hält sich an Support Your Local Brauerei. Genau, auch in der 200. halten wir uns an unsere wunderbaren heimatlichen Biere oder unsere Lieblingsbiere. 200 Folgen. 200 Folgen, die Elite. Ja, das ist eigentlich, ich hätte auf einen Spiegeltitel gehofft oder ein Sonderheft oder sowas, aber nein. Wahrscheinlich sind wir zu populär für den Spiegel. Naja, aber wir sind auch nicht so online, dass wir jetzt in allen Online-Magazinen der Stadt schon stehen, das muss man auch nochmal sehen. Ja gut, aber ich meine, was im Spiegel steht, steht ja auch nicht in jedem Online-Magazin der Stadt. Naja, aber Spiegel online. Und da schreiben dann alle wieder ab. Oh. Ja, das wäre doch schee. Ja, das wäre... Ja, aber müssen wir erst bei Spiegel Online sein, damit die Stadtmagazine bei uns abschreiben können, bei Spiegel Online abschreiben können, so rum. Ja, genau. Also dann machen wir was, damit Lobo uns featured oder so. Oder Margarete Stokowski. Ja, also. Also ich meine, Feminismus können wir. Ja, Feminismus, das können wir. Perfekt. Das ist witzigerweise, glaube ich, auch bei den Themenwünschen für Staffel 3 dabei. Ich wollte gerade sagen. Aber also, dazu wann anders mehr. Ja, wollen wir nicht leaken, dass wir in Staffel 3 dann der feministische Podcast werden? Doch, feministische Podcast. Nee, aber wir können ja schon mal leaken, wie wir in Staffel 3 heißen werden. Machen wir? Ja. Okay. Wir heißen Die Elite, das Laberziehen. Ja, und ihr dürft abstimmen, ob ihr es gut findet oder nicht und wer sich den Namen ausgedacht hat, ob aus der CD oder Zeilenende. Nee, ich glaube, es war so eine Gemeinschaftsproduktion, deswegen wäre eine Abstimmung da ziemlich Quatsch. Ja, aber die Leute, weißt du, die Leute werden früher oder später fragen, wer eigentlich auf die Idee mit dem Namen gekommen ist. Und wenn wir dann eine Abstimmung haben, dann können wir uns am Ende darauf ein, dann nehmen wir einfach das Abstimmungsergebnis und stellen das als Realität dar. Was ihr übrigens tatsächlich machen könnt, ist uns Feedback zum Sound geben, weil das ist tatsächlich das neue Setup, das wir zum ersten Mal drinnen benutzen. Genau, wir benutzen das überhaupt zum allerersten Mal, glaube ich, in dieser One-on-One-Situation. Ja, genau. Also wir haben jetzt beide ein Mikrofon in der Hand und nicht dieses komische, hier steigt gerade ein Laptop auf. Ja, wir haben Fragen bekommen, zu denen wir gleich kommen werden. Aber zuallererst mal möchte ich, vielen, vielen Dank sagen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, also liebe Hörerschaft. Das ist tatsächlich immer noch für mich irgendwas, also nach 15 Jahren Podcast ist es für mich immer noch eine bekloppte Idee, in ein Mikrofon zu sprechen und zu wissen, dass da draußen irgendwie Menschen sitzen, die sich das anhören. Also vielen, vielen Dank. Und wir haben ja dieses Jahr eine Patreon-Kampagne gestartet und es gibt Menschen, die uns Geld in den Hut werfen für das, was wir hier machen. Auch dafür vielen, vielen Dank, weil auch das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, weil wir machen das hier eigentlich umsonst und jeder kann es umsonst hören. Also kostenlos. Ja, oder kostenlos. Es ist auf jeden Fall, ja, ihr habt meine Dankbarkeit, weil es ist für mich immer noch nicht das Normalste der Welt, obwohl ich den Quatsch seit 15 Jahren mache. Ja, also es hat mich echt erstaunt, verblüfft, entsetzt, ein bisschen auch, als du gesagt, als du nicht nur gesagt hast, so, ich mache hier jetzt so eine Patreon-Kampagne, das Entsetzen war noch viel größer, als da plötzlich eine E-Mail kam, dass irgendjemand da Geld reingeworfen hat. Jo. Ja, jetzt, ich werde mir von dem Geld dann einfach einen Therapeuten leisten, der dafür sorgt, dass ich darauf klarkomme, dass das offenbar Menschen tatsächlich irgendwie wertschätzen. Dass es relevant ist, ja? Ja. Wertschätzen, ja. Also vielen Dank und wie gesagt auch vielen Dank dafür, dass ihr es hört weil und weiter verbreitet, weil das ist tatsächlich nicht die Selbstverständlichkeit. Wir sind keine Promis, wir sind nicht irgendwie, ja, also ich kann einfach nur Danke sagen. Ich weiß, ich sag's viel zu häufig wahrscheinlich, weil es tatsächlich meine normale Demut oder demütige Haltung ist, was das angeht, aber ja. Ja, dafür sage ich es dann nicht häufig genug, aber an dieser Stelle auch danke, dass du mich seit 200 Folgen erträgst. Ja, ich habe zu danken. Also hier, cheers. So, also diese 200. Folge soll aus drei Teilen bestehen. Der erste Teil ist, wir wollen die Fragen abarbeiten, die wir bekommen haben, beziehungsweise nicht abarbeiten, sondern beantworten, denn es ist ja kein wirkliches Abarbeiten. Ja, Podcast ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen mit den Fragen. Wenn die nicht jetzt fertig werden, dann gehen wir einfach so, also ich würde eine halbe Stunde so veranschlagen für Fragen und dann würde ich tatsächlich gucken, dass wir dann irgendwann so in den zweiten Teil der Podcast-Folge kommen, okay, wo ich dein Blutdruck ein bisschen hochtreiben werde. Ah, okay, wir sprechen über deutsche Innenpolitik. Nein, aber ich habe da ein schönes Thema vorbereitet. Ach, du Scheiße. Keine Sorge, es wird schön. Ja, aber lass uns zu den Fragen kommen. Willst du den Leuten nicht erklären, was der dritte Teil ist? Der dritte Teil, das entscheidet sich dann je nachdem, wie der zweite und der erste lief. Ah, Begräbnis für einen Aushilfsjedi. Nein, tatsächlich, es sind noch zwei Optionen. Wir haben noch eine Stunde bis dahin, also ganz entspannt. Okay, ja, zwischendurch kommt Pizza, ich bin sowieso entspannt. Deswegen sage ich ja, also wir schauen mal, was der dritte Teil ist. Entweder es wird die mysteriöse Wrestling-Folge, die wir da hinten einfach als 30-Minuten-Special dranhängen. Nee, aber du, wenn wir jemals eine Wrestling-Folge machen, dann wird das ein Pay-Per-View nur zum Hören. ja, oder wir werden andere Fragen klären. Also mal schauen, es ist noch eine Stunde hin. Viel Spaß bis dahin und wer jetzt skippt, der ist Pui Pui Bell. Ja, lasst euch überraschen, ich hasse es jetzt schon. Gut, wir haben Fragen bekommen und wir gehen jetzt einfach von den kürzesten zu den längsten Beiträgen. Okay. Würde ich sagen, damit haben wir nämlich die, haben wir eine Verarbeitungslogik. Die erste Frage, die wir bekamen, war, wo alt werde ich? Wo alt werde ich? Ja, das bitte beantworte das mal. Wo alt werde ich? Wo werde ich alt, wäre grammatikalisch korrekt und es wäre zu wünschen in den eigenen vier Wänden, aber mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit kannst du davon ausgehen, dass du im Altersheim alt wirst. Ja, also oder mit einer wunderschönen Pflegerin zu Hause, wenn du es dir leisten kannst. Ja, ich habe letztes Wochenende meine Rentenunterlagen gesichtet. Ich werde nicht mit einer wunderschönen Pflegerin daheim alt. Ich glaube, du willst auch keine wunderschöne Pflegerin. Wenn ich dement genug bin, ist mir das wahrscheinlich egal. Naja, ich glaube nicht. Ich hab Hoffnung, also. Gut, die nächste Frage war, warum diese Umfrage? Ja, warum eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt, aber das kannst du besser beantworten, weil du hast irgendwann gesagt, hier, ich habe da so eine Umfrage aufgesetzt, mal wieder, und offenbar beantworten Menschen und ich sitze dann ja nur staunend daneben und stelle fest, eine Umfrage. Also, warum? Ja, damit wir Content haben. Geiler Scheiß. Und wir sind gut, wenn wir Listen abarbeiten, habe ich gelernt. Also wir haben ja die Grindr Tribes durchgesprochen, das war ein wunderbarer Content. Ja, das ist ja, Listicle ist ja mittlerweile ein eigenes Format im Online-Journalismus. Ja, siehst du mal, dementsprechend. Ja, gibt's ja auch einen schönen Film dazu, Jaxi, da fängt einer an als Listenschreiber bei irgendeinem Journal. Okay. Bei so irgendeiner Online-Butze. Sehr schöner Film. Ja, kann ich empfehlen, ist einfach Far Out, geht um eine künstliche Intelligenz, die er in seinem Handy hat. Ich glaube Jaxi hieß er oder so. Okay. Ja. Kann ich empfehlen. Ist glaube ich, auf einer der Plattformen online. Streaming-Plattformen. Ja, irgendwo online. Okay. Finden. Und er arbeitet auch als Listenschreiber. Wir haben eine Frage, glaube ich, auch über Instagram bekommen, die da lautete, woher kennen wir uns eigentlich? Ach du Scheiße. Haben wir das nicht schon mal irgendwann geklärt? Ja, also im Grunde wollen wir die kurze Antwort geben? Vom Bloggen. Ja, genau. Die etwas längere Version ist, dass wir damals beide geschrieben haben, also Blog geschrieben haben, mehr oder weniger lustig. Und dann gab es ein Projekt, das hieß Mitmach-Blog seinerzeit. Da ging es darum, dass man Blogbeiträge veröffentlicht hat zu wochenweise wechselnden Themen. Und das waren verschiedene Blogautoren. War so ein bisschen Vernetzung, ein bisschen Inspiration. Dies, das, Ananas. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und dann waren wir beide parallel auf Jobsuche und dann ergab es sich, dass du mich in deinen Podcast damals noch Leben eines impertinenten Aushilfs-CDs das I stand für irgendwas. Ja, genau. Eingeladen hast und dann haben wir da so ein bisschen was gemacht und dann hat es mich beruflich tatsächlich nach Stuttgart verschlagen und dann war Bier im Spiel und dann setzen Sie bitte hier die Origin Story eines jeden Berliner Dude-Podcasts an. Nee, ich hatte einfach Bock auf einen Podcast mit einem zweiten Sprecher. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt, wie lange habe ich denn da Podcast schon gemacht? Da habe ich schon 11 Jahre Podcast gemacht und da hatte ich irgendwie einfach Bock, mal endlich wieder einen Duo-Podcast zu machen und dann, jo. Dann bin ich ihm passiert. Genau, und dann ergab sich einfach die Möglichkeit und dann haben wir ein Bierchen gezwitschert und dann noch ein Bierchen gezwitschert an einer anderen Stelle und beim zweiten Bierchen haben wir dann auch den Namen gefunden und ja, die Elite war ja am Anfang die Marketingabteilung der geheimen Weltverschwörung. Ja, so viel übrigens zum Thema auch, wie viel Realität steckt in unseren Figuren. Damals haben wir beide Marketing gemacht und das war das, was an Realität in unseren Figuren gesteckt hat. War das schon die nächste Frage. Wann gibt es eine weibliche Mitstreiterin? Wahrscheinlich, sobald wir eine männliche Mitstreiterin gefunden haben, dann wird zusätzlich auch eine weibliche Mitstreiterin gefunden. Ich glaube, wir werden uns häufiger Gäste einladen jetzt in der nächsten Staffel und da werden sicherlich auch viele, viele Frauen dabei sein. Wir haben Intro-Stimmen. Mhm. Und damit sind auch schon die weiblichen Mitstreiterinnen quasi im Intro mit vorhanden. Was wir nie haben werden, wird wahrscheinlich eine feste dritte Person. Wahrscheinlich nicht. Also unser Format ist halt zwei mittelalte, weiße Cis-Dudes sprechen miteinander sein. Und wir haben jetzt nicht im gemeinsamen Bekanntenkreis eine weibliche Person, wo wir sagen würden, in jeder Folge unbedingt mit dabei. Eben. Also als Gästinnen gerne, aber ja, ich finde sowieso Trio-Formate schwierig. Ich glaube, da muss man halt auch überlegen, was die Themenauswahl dann angeht und die Blickwinkel. Also ich meine, an manchen Stellen, gerade beim Dating, wäre es sicherlich ein tolles Thema, wenn wir da noch mindestens eine Frau haben, die aus Hetero-Perspektive berichtet und eine Frau haben, die aus Homo-Perspektive berichtet. Ja, aber schwierig wird es dann halt, weil die Dame ja auch irgendwie ein gewisses Grundverständnis für das Thema Wrestling mitbringen muss. nur weil alle Menschen, die hier reinkommen, erstmal zur Begrüßung RKOs. Also, voll überraschend. Nee, ich glaube tatsächlich, also eine richtige feste Mitstreiterin wird es wahrscheinlich so nie geben, aber wir werden sicherlich viele, viele, viele, viele Gäste einladen, die auch weiblich sind. Genau, also wir haben faktisch ja zwei auf der Liste schon. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das als kleiner Spoiler. Wir haben sogar drei auf der Liste, aber ja. Okay. Ja, wir haben drei auf der Liste. Ach stimmt, ich erinnere mich düster. Aber da weiß ich nicht, wie der aktuelle Status ist. Ja, da mal abwarten. Und ansonsten, weiblich vor allem, ich glaube, du deckst eine gute weibliche Seite ab hier in dem Podcast. Ja, ansonsten bist du ja auch so ein bisschen Softie, wo ich das Arschloch bin, das ist dann, können wir dann auch vielleicht als feminine Seite durchgehen lassen. Nur weil ich vor Glückseligkeit geweint habe, als der Todesstern in die Luft fliegt. Also, nee. Wie kommt ihr mit der Isolation wirklich klar, ist die nächste Frage. Wirklich oder wirklich, wirklich? Also wirklich, ich weiß. Also so out of character mäßig? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir können heute mal tatsächlich so ein bisschen out of character auch sein. So ein bisschen die Schnittstelle zwischen zweiter und dritter Staffel. Ja, okay, also. Weil die dritte Staffel, können wir auch verraten, wird auch ein bisschen persönlicher. Also wird noch weniger. Also wir sind das Laberziehen. Wir sind nicht mehr das Magazin, das irgendwie recherchiert, keine Redaktion, die da irgendwie existiert, sondern ja. Wir sind zwei Dudes. Also ich werde wahrscheinlich weiterhin noch ein bisschen schlechter gelaunt sein, als ich das in der Realität ohnehin schon bin. Ja gut, es bleiben alter Egos. Genau. Mit der Isolation wirklich klar. Während dem ersten Lockdown, da habe ich noch in der WG gewohnt, da hatte ich meine Bezugsgruppe, Sowieso, ich war, glaube ich, ziemlich schlecht gelaunt zwischenzeitlich aus eher aus sozialpolitischen Gründen und bin das auch nach wie vor. Ich bin also im Prinzip seit Ende März bin ich durchgehend schlecht gelaunt, aber weniger wegen der Isolation, sondern wegen allem anderen. Der Witz ist tatsächlich, ich habe jetzt die Woche nochmal so daheim gesessen und so drüber nachgedacht. Mittlerweile bin ich ja aus der WG ausgezogen und habe eine eigene Wohnung, wo ich alleine wohne. Ich wohne in einem Drei-Parteien-Haus und habe nicht so wirklich Kontakt zu den anderen Menschen, die hier wohnen. Du bist hier die SPD, was sind die anderen? Ich bin nicht die SPD. Das ist, also das kann man auf Twitter vielleicht hin und wieder verfolgen, dass ich mich zwar immer noch an denen abarbeite, aber dass ich bin nicht, jetzt nicht beleidigend werden, mein lieber Freund. Mir ist dabei, ich hab drüber nachgedacht, wie ist das mit, und es fällt mir überhaupt nicht schwer. Es ist tatsächlich so, dass ich eher darauf klarkomme, für mich zu begreifen, dass es okay ist, allein zu sein, dass das nichts Schlechtes ist und ich mir das von niemandem einreden lasse und ich gerne allein bin und Corona so ein bisschen auch tatsächlich als Vorwand benutze manchmal. Das Schöne ist bei mir, ich habe gar keine Isolation so richtig klassisch, weil ich war im Frühjahr, war ich durch Kurzarbeit und Homeoffice viel zu Hause, aber jetzt habe ich tatsächlich kein Homeoffice. Und bin dementsprechend auch im Büro, treffe Menschen in der Bahn, sehe Menschen im Büro, spreche mit Menschen. Bei uns finden auch ganz normal Schulungen statt. Also auch da habe ich mit unseren Außendienstlern zu tun. Ich wohne nicht alleine. Dementsprechend ist Isolation sowieso nicht der richtige Begriff. Und mein erweitertes Umfeld, mit denen schreibt man halt hin und wieder oder trifft sich zum Podcasten oder das erweiterte Umfeld wohnt ja auch teilweise gar nicht in Stuttgart, dementsprechend sieht man sich sowieso nicht so häufig, was jetzt natürlich dieses Jahr wirklich ein bisschen schade ist, aber auch in dem Fall, wir sind zum Beispiel, Weihnachten sind wir dieses Jahr hier im Süden, normalerweise würden wir ja nächstes Jahr wieder regulär nach Halle fahren und da wäre ich dann wieder in Leipzig, würde meinen besten Freund besuchen und dementsprechend da dann Kontakte knüpfen und ansonsten ja, die Jungs sind auch vielleicht mal da. Mhm. Und dementsprechend, so richtig Isolation hat man ja nicht. Ja. Also ich glaube, wenn ich Homeoffice hätte und die Liebste nie Homeoffice hätte, sondern ständig im Büro wäre, so wie es im Frühjahr war, und ich gar nicht mehr irgendwie raus könnte und wir auch die Podcast-Folgen nur noch remote aufnehmen müssten, dann. Aber es geht eigentlich. Ja. Wobei, das Interessante ist, ich glaube, im Frühjahr war es auch tatsächlich dadurch, dass es Kurzarbeit war, nochmal eine ganz andere Geschichte, weil dadurch, dass es Kurzarbeit war, hat man quasi 2,5 Tage in der Woche gearbeitet und die anderen 2,5 Tage hatte man frei und damit war es dann teilweise schon fast eine Art Urlaub, okay, die man dann hatte, also freie Tage einfach nur. War das für dich ein Problem? Nee, weil dann ist man halt einfach trotzdem aufs Rad gestiegen und ist rausgegangen, ist geradelt oder war laufen oder war spazieren oder hat irgendwie geknipst oder was weiß ich. Also ja, genau. Also das, was tatsächlich mich auch über meine schlechte Laune, was mir über meine schlechte Laune geholfen hat, dann im Frühjahr, ich war dann auch in Kurzarbeit und im Dauer-Homeoffice, momentan bin ich so wochenweise, wechsle ich. Aber da hatte ich dann meinen Ausgleich und bin dann halt 15 Kilometer gelaufen und dementsprechend und dafür auch die Zeit zu haben, das fand ich wunderbar. Genau, weil so ein 15 Kilometer Lauf, das ist eine Stunde und 10, eine Stunde 20 oder so, je nachdem wie fit du bist, das versuch mal nach Feierabend, wenn du eine Dreiviertelstunde heim brauchst, nochmal einzuplanen. Ja, ich glaube, das war ja der Punkt, warum ganz viele Projekte irgendwie so im Frühjahr entstanden sind, wenn auf einmal alle viel Raum hatten und auf einmal die Projekte, die sie machen konnten, oder wollten, schon immer mal machen wollten, jetzt auf einmal machen konnten. Genau. Hallo, lieber Kapitalismus, bitte 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich für alle, damit wir endlich mal wieder gute Ideen haben. Ja, der Kapitalismus lebt ja momentan noch ganz gut davon, dass er den Einzelhandel offen hat. Der Kapitalismus lebt momentan ganz gut davon, dass der Staat Gelder reinschießt. Ja, und dass er den Einzelhandel overlässt. So. Damit wären wir bei Punkten, über die ich mich heute wunderbar aufregen könnte. Ja, aber was war da? Passt die nächste Frage dazu. Was war euer schlimmster Job? Oh, mein schlimmster Job. Mm. Ja. Ich hatte nie einen schlimmen Job in dem Sinne, dass ich sagen würde, Arbeitsbedingungen waren die Hölle, Kollegen waren die Hölle, Tätigkeit an und für sich war das Letzte. Das voraus. Was ich hatte, war mein schlimmster Job war, ich habe als ich angefangen habe zu arbeiten, fang mal so an, ich hatte meinen ersten Arbeitsvertrag in der Tasche, bevor ich meine Abschlussprüfung hatte, war aber so ein 3-Monats-Vertrag, weil die Praktikumsstelle, wo ich während des Studiums mal Praktika gemacht hatte, da gab's pädagogischen Bedarf. Die haben gesagt, so mal für 3 Monate und dann schauen wir weiter. Und das lief dann so, wie das für Sozial- und Geisteswissenschaftler gerne mal ist, über so Projektdinger, wo man alle halbe Jahre irgendwie verlängert werden muss und bis 2 Wochen vorher bibbert und nicht wirklich gut verdient. Da hatte ich als Brotjob nebenbei, weil das öffentlicher Dienst war und eine städtische Einrichtung, die hatten auch ein Seniorenzentrum und auch da gab es pädagogischen Bedarf natürlich, dieses ganze Soziale und Betreuung und Gedächtnistraining und wie sich das so alles schimpft. Da habe ich halt, also überhaupt nicht pflegerisch, ich habe gar nichts Pflegerisches gemacht, sondern allein nur im Prinzip letzten Endes mit den Leuten reden und Angebote machen. Mhm. Das habe ich gemacht und das war schlimm. Die hätten mich auch, ich hätte da, als ich dann auf Stellensuche wieder gegangen bin, die mich nach Stuttgart geführt hat, das hätte ich nicht machen müssen, die hätten mich auch auf einer vollen Stelle übernommen. Ich habe aber gesagt, ich kann das nicht. Das war, ich war da auf einer halben Stelle, das war 8-8-4 Stunden, also und ich bin abends nach diesen 8-Stunden-Tagen nach Hause gekommen und lag erstmal auf dem Sofa und habe für mich war, die Leute da waren, die hatten ihre Anpassungsschwierigkeiten, aber letzten Endes hatten die ein gutes Leben, auf das sie zurück, aber ich bin darauf nicht klargekommen, auf so viel Alter und allein schon, wenn ich mittwochs rausgegangen bin und montags da wieder reingegangen bin und den Geruch gerochen habe, das hat mich fertig gemacht, das ging nicht. Okay. Und das habe ich 2 Jahre lang durchgezogen, um regelmäßig Geld auf dem Konto zu haben. Ja. Und habe trotzdem bei meinen Eltern gewohnt. Tada. Ja, ich überlege gerade, ich habe gerade gerne ganz überlegt, die Frage ist tatsächlich spannend, weil ich gerade schwanke zwischen, was heißt denn schlimm? Heißt schlimm, dass du über fast 2 Jahre irgendwie in einer Situation bist, in der du einfach nur dem Agenturleben ausgesetzt bist und das Agenturleben aber einfach halt auch von Natur aus so ist, wie es halt ist. Und die Menschen dort halt teilweise sehr, sehr seltsam sind, also so ESO-Spinner und du könntest die Frage stellen, muss das Agenturleben wirklich so sein, wie es ist? Ja, auf der anderen Seite, ja, es hat ja schon, ich meine, jeder, der in einer Agentur gearbeitet hat, der erzählt dir halt auch davon und vielleicht ergibt sich es aus der Natur der Sache, dass Agenturen so sind. Ich überlege aber da Pizza. Kommt die Pizza. Wir machen an dieser Stelle Pause. So, Pizza ist da. Pizza. Ja, wir waren stehen geblieben beim schlimmsten Job. Ich habe gerade überlegt, und zwar, also das Agenturleben war natürlich auf eine gewisse Art und Weise bekloppt. Ich hätte übrigens aus dem Agenturleben in ein Agenturleben wechseln können. Ach du Scheiße. Ja, aber ich glaube, der bekloppteste Job, den ich hatte, also wirklich schlimm und bekloppt, war gar nicht so extrem schlimm, wie man sich jetzt das vorstellen mag. Beispielsweise, wenn man bedenkt, dass ich habe ja auch im Altenheim mein Zivi abgeleistet. Du hast dann auch noch ganz klassisch Hintern abgewischt. Genau, so richtiger Pflege-Zivi. Tatsächlich muss ich dazu sagen, ich habe mal auf einer Insektenmesse gearbeitet. In Insekten wie sechsbeinige Viecher oder eine Messe, wo sich Sekten vorgestellt haben? Nee, tatsächlich Insekten, also dieses Krabbelgetier. Okay. Und zwar gab's da 3 Ausschreibungen. Erstens Leute, die aufpassen, also Aufpasser. Zweitens Leute, die Handel betreiben, sprich mit den im Store stehen und Eintrittskarten verkaufen. Und drittens Tierpfleger, also okay. Menschen, die diese Insekten füttern. Das war nämlich eine Insektenmesse. wo tatsächlich lebende Insekten auch ausgestellt wurden und einfach nur das Leben von Insekten so ein bisschen dargestellt wurden, wo quasi Schulklassen durchgeleitet werden konnten, aber auch interessierte Eltern mit ihren Kindern aufkreuzen konnten. Und du konntest dann natürlich auch verschiedene Bücher kaufen. Und was es eben gab, war zum Beispiel ein Terrarium mit einer Gottesanbeterin, ein Terrarium mit einer Stabschrecke und nochmal irgendwelchen Viechern. Und es gab einen Raum mit Schmetterlingen. Mhm. Und der Job an sich war... Lepidarium heißt das Ding, glaube ich, übrigens, wenn ich mich nicht irre. Der Job an sich war gar nicht so schlimm. Im Sinne von, du stehst halt in einem Shop und machst da irgendwie, verkaufst da irgendwelches Zeugs. Aber was daran halt sehr seltsam war, die haben halt erstmal ganz, ganz viele Leute eingestellt, also zum Vorstellungsgespräch ganz viele Leute zugleich eingeladen, haben gesagt, hallo, das sind die Aufgaben, wer sich damit identifizieren kann und darauf Bock hat, hier, wir nehmen euch einfach alle. Identifizieren? Naja, wer sich mit den Aufgaben identifizieren kann, sprich... Fühlst du dich wie eine Stabheuschrecke? Nein, aber bist du Tierpfleger und kannst Tiere füttern? Ist das deine Aufgabe? Kannst du das dann, ja, willkommen als Tierpfleger? Und dann, hatten die einfach zu viel Personal eingestellt, um diese Messe zu betreuen. Und ja, haben dann tatsächlich an der Kasse 2-3 Leute rausgemobbt, indem sie einfach quasi beim Kasse machen, beim Rausgeben von Kassen schon beschissen haben, sprich, die haben gesagt, hier... Es sind 50 Euro drin, waren aber nur 40. Ja, es fehlten einfach schon Euros. Und diese Euros musstest du später, wenn du später drunter warst, am Ende des Tages, musstest du die mit deinem Gehalt ausgleichen. Und der Gehaltsausgleich war seltsamerweise genau die Kohle, die du am Anfang fehlend hattest. Also es fehlte quasi einfach ein Fuffi am Anfang des Tages. Und wenn du quasi den zweiten Tag da warst, dann hattest du schon 50 Euro von deinem Gehalt irgendwie wieder weg. Geiler Scheiß. Ja, auch ein Geschäftsmodell natürlich, Menschen auszubeuten. Ja, ja, und okay. Gut bezahlt war es natürlich logischerweise auch nicht. Das war damals ein Studentenjob, das heißt Mindestlohn gab es damals auch nicht. Ich wollte gerade fragen, war das die Zeit, wo es schon Mindestlohn gab oder noch nicht? Nö, ich glaube, das war noch nicht mal die Zeit, als es Euros gab. Das heißt, ich hätte jetzt sogar in Mark erzählen müssen. Oje. Ja genau, 50 Mark fehlten am Anfang des Tages. Wenn du überlegst, Mark sind ja noch mal weniger als Euros gewesen. Also, 50 Mark, das sind 25 Euro, so Pi mal Daumen. Mm. Ja, 100 Ostmark. Möglicherweise, wir können das auch gerne in Reichsmark zu Zeiten der Hyperinflation umrechnen. Da muss ich aber meinen Währungsrechner kurz suchen. Also ihr verzeiht, wir essen jetzt Pizza. Ja, das weil muss es sein. Ist 200. Folge und wir dürfen. Genau, sonst essen wir relativ selten in Podcast-Folgen. Ja, ja, und das war witzigerweise, glaube ich, der schlimmste Job, weil ich den deswegen auch direkt geschmissen habe, weil ich mir einfach nicht gefallen lassen wollte, jetzt irgendwie quasi durch das Fehlverhalten von Arbeitgebern direkt am Anfang des Monats auch noch irgendwie Geld zu verschenken. Verständlich. Wie lange warst du dann? Wie lange hast du den gemacht? Zwei Monate. Am Anfang habe ich das noch errang. Und dann gab es quasi im zweiten Monat genau diesen Effekt, dass die bemerkt haben, dass zu wenig Besucher kommen, um da richtig Reibach zu machen, und dann haben sie Personal rausgeschmissen. Naja, gut. Sehr gut, das ist ja auch so ein Job. Am Ende saßen auch im Store quasi nicht mehr zwei Leute wie am Anfang, sondern nur noch einer, der dann quasi Eintrittskarten und Store gleichzeitig gemacht hat. Ja gut, der hätte ja dann auch im Prinzip gleich noch irgendwie die Heuschrecken betreuen können, oder? Nee, aber tatsächlich einen Tag musste ich auf die Schmetterlinge aufpassen und durfte dann immer erzählen, ja, die schlüpfen so und so und man muss da halt, bitte nicht das Glas aufmachen, nein, lass die Schmetterlinge bitte Ding. Wenn sie das nicht machen, dann sind die nicht stark genug, um zu überleben. Bitte lass die Tiere sich selbst befreien. Und das erzählst du dann halt auch 8 Stunden am Tag. Du stehst dann tatsächlich 8 Stunden in so einem Raum mit Schmetterlingen. Ja. Machst mal so eine halbe Stunde vielleicht Pause. Aber ansonsten stehst du 8 Stunden in einem Raum mit Schmetterlingen. Ja, so ungefähr stelle ich mir übrigens den Lehrerjob vor, nur dass du keine Schmetterlinge um dich rum hast, sondern nur irgendwelche Raupen und du dir nicht so ganz sicher bist, ob da jetzt wirklich Schmetterlinge rausschlüpfen oder ob das nicht doch alles Kakerlaken werden. Ja, nee, Lehrer war ja ein geiler Job. Lehrer war ja irgendwie toll. Ach. Ich glaube, Lehrer hat nur den einen einzigen Haken gehabt. Die Klugscheißerei von Schülern, die dir im EDV-Unterricht erstmal beibringen wollen, dass die Verkabelung, die du jetzt für die Rechner in dem Raum legen hast lassen, arbeitsschutztechnisch definitiv nicht sauber sind. Du hast Erwachsenenbildung gemacht, du hast denn nie mit 14-Jährigen zu tun gehabt, dann würdest du nicht sagen, dass Lehrer ein geiler Beruf ist. Nö, mir haben zwei Schulpraktika gereicht, um mir den Wunsch auszutreiben. Lehrer wollte ich in der Oberstufe noch werden. Ich glaube, ich habe das so von Kindheit an reingeschrieben, so die beiden verschiedenen Berufswünsche, Astronaut oder Lehrer. Das mit Astronaut hat sich dann irgendwann erledigt, weil Astronauten irgendwie immer Piloten waren, was mich irgendwie nie interessiert hat, oder sie waren halt Physiker. Ja, Physik habe ich freudestrahlend nach der 10. Klasse abgewählt, weil ich dann gerade so an der 5 vorbeigeschraubt worden bin. Ja, habe dann irgendwann festgestellt, dass Andreas Gerst auch irgendwie Geowissenschaftler ist, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich hätte das mit dem Astronauten vielleicht doch versuchen sollen. Naja, gut. Dann hat sich Lehrer durchgezogen und dann, ja, beim Reality-Check hat sich das dann ja, irgendwann erledigt. Andreas als Alexander. Habe ich Andreas gesagt? Mhm. Daran ist dann, ich glaube, die Kack- und Sachgeschichten dran schuld, die das mal eine ganze Podcast-Folge durchgezogen haben. Es tut mir leid, Astro Alex. Ja, deswegen, da hättest du drauf kommen können, ne? Verdammt. Ja. Astro Andi ist jemand anders. Der ist mit Jana aus Kassel zusammen. Oh ja, ich würde auch gerne auf die Jana aus Kassel da möchte ich bitte nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das in der 200. Folge überhaupt noch trägt, dieser Witz. Ich würde eine Jana aus Kassel Pizza noch nicht mal anschauen. Ja. Apropos Pizza anschauen. Was war unser bestes Erlebnis im Restaurant? Was ist. Ich kann mir unter gutes Erlebnis im Restaurant tatsächlich gar nichts vorstellen. Also normalerweise gehe ich ins Restaurant und dann esse ich. Und dann kann es schon mal zu schlechten Erlebnissen kommen, wenn man so mit, wenn man erst die Betreuung macht und dann da mit 30 erst ist in der Cocktailbar ist und am Ende erzählt bekommt, dass irgendwie Differenzbetrag irgendwie besteht und du genau weißt, dass sie dich bescheißen, aber du auch weißt, dass es studentische Hilfskräfte sind, die irgendwie hier auch gerade nur am Ende kannibalisiert sind und du mit deinen Freunden zusammenlegst und von deinem studentischen Hilfskraftgehalt irgendwie dafür sorgst, dass diese Rechnung ausgeglichen ist. Wir machen auch nur unseren Job hier. Ja, genau, also das ist, keine Ahnung, oder sowas wie, dann wird man ins Vapiano geschleppt und ist davon gestresst, dass man diese Buzzer da hat und sich sein Essen auch noch selber holen muss. Ich habe jetzt bestes Erlebnis im Restaurant. Ich habe gar nicht irgendwie so, dass ich sagen kann, super Erinnerung. Ah, nein, ich 5 kann, Sterne, gerne wieder. Wahrscheinlich, ich kann mich dran erinnern. Kennst du diesen Buffet-Asiaten in Fellbach im Industriegebiet? Da gibt's mehrere, ja. Asia-Gourmet oder so, ja, mit ja, dieses Riesige. Das ist so, das beste Erlebnis ist tatsächlich, wir waren da einen Geburtstag feiern und wir haben uns so voll gefressen, wir wollten danach noch in die Stadt. Da haben wir im Stuttgarter Osten gewohnt. Und wir sind dann halt noch, wir waren da halt essen und sind dann wieder zurück zu uns in die WG und dann so Mitternacht, wir lagen einfach alle nur auf den Sofas, weil wir so voll gefressen waren von diesem Buffet-Chinesen noch, dass Feiern gehen einfach total ausgefallen ist. Okay, ja, ich glaube, ich weiß nicht, welchen du meinst, der vorne an der Esslinger Straße. Mhm. Ja, so ein Industriegebiet ist es gar nicht. Das ist ein schön Grenzgebiet zum Wohngebiet. Mhm. Ja. Ja, mein bestes Erlebnis im Restaurant, da muss ich natürlich ganz Schwabe sein und sage, es war günstig. Wir waren, ich nenne mal den Namen nicht, damit nicht irgendwie, ich glaube, das könnte doch justiziabel sein, dass wir dann doch noch eine Rechnung bekommen. Wir waren morgens brunchen zu viert. Okay. Und wir sagen so zum Kellner, ja, wir hätten gern einmal das Frühstücksbuffet. Das Frühstücksbuffet beim Brunch, also ohne die warmen. Naja, es war irgendwie so ein Frühstücksbuffet-Brunch. Ich glaube, genau daran hing, glaube ich, die Geschichte irgendwie. Mein Kollege, der das da meinte, ja, wir würden gern brunchen. Und dann sagte er, er würde Brunchbuffet machen. Und dann sagte er, ja, Brunch ist heute nicht. Okay. Und dann haben wir noch Getränke bestellt und dann haben wir quasi dort gefrühstückt. Mhm. Und wir haben Teller geholt und dann haben die Teller abgeräumt und wir haben wieder nachgeholt und die haben wieder Teller abgeräumt und wir haben wieder Getränke nachbestellt. Und ja, haben es uns gut gehen lassen. Und am Ende kam eine Rechnung. Und die hat nicht dem entsprochen, was ihr erwartet habt. Und die Rechnung hat alle Getränke enthalten, die wir drauf hatten, also die wir getrunken hatten. Wirklich alle Getränke. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber halt bloß die Getränke. Ups. Also das ist den Brunch-Tarif gar nicht genommen. Tada. Und als wir raus sind, war dann auch erstmal die Frage, ja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt erstmal was essen. Gab ja da nichts. Auch nicht schlecht. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so das beste Erlebnis für den Schwaben. Ansonsten müsste ich jetzt tatsächlich überlegen, was ist das beste Erlebnis, was ich in einem Restaurant hatte. Ich überlege gerade, so richtig, wie du jetzt auch schon sagtest, so richtig die ultimative Geschichte gibt's nicht. Ich meine, wir waren in meiner Agenturzeit waren wir zweimal zu Weihnachten essen. Mhm. Und wir waren immer in so einem Restaurant, das so, wenn es gewollt hätte, einen Stern gehabt hätte. Mhm. Also einen Michelin-Stern. Aber es wollte nicht. Naja, wenn du den hast, dann hast du halt ein anderes Publikum und dann stehst du da drin und dann hast du halt auch nochmal, dann wirkt es halt, wenn du quasi in der Stuttgarter Vorstadt bist und irgendwie so da eine Gaststätte hast, die halt ein gewisses Niveau hat und dann kommt da noch ein Stern dazu, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Ja gut, dann geht auch sparsame Schwabe wahrscheinlich nicht mehr hin, weil es ein Sterne-Restaurant ist. Ja, nicht nur das Problem ist dann halt auch, du musst dann irgendwie mit Parkplätzen und allem drum und dran auch handwerkern. Ah, okay. Ja, und das waren dann jeweils so Restaurants, die so an die Sterne-Grenze rangingen, aber ich glaube, wenn du dann Sterne-Grenze erreichst, dann musst du auch noch mal eine Spur anders kochen, dann kriegst du halt auch nicht mehr das einfache Schnitzel auf dem Teller. Ja, dann ist es mehr so Fancy-Schnitzel. Genau, das ist, ich glaube, da fängt dann halt auch der Stress an, dass du gar nicht mehr die normale Küche bieten kannst. Und wenn du da das aber halt auch möchtest, dann wird's halt auch ein bisschen anstrengend. Wahrscheinlich, weil da kann ich lustige Restaurantbesuche mit Kollegen. Das war, also für mich war das halt kurios. Ich mache ja so Babyzeug. Und die große wichtige Messe für uns, so B2B-mäßig, also auch, ne, wo man seine Lieferanten trifft und also was, wo man nicht mit diesem fiesen Endkunden zu tun hat, sondern mit den Geschäftskunden, die ist in Köln. Mhm. So. Urschwäbisches Unternehmen, wir. Das war einfach so wahrnehmungsmäßig so witzig, weil wir gehen da hin und die Kollegen alle erstmal Vorspeise bestellen und dann bestellen sie halt ein Mettbrötchen. Das war und zelebrieren das so, dass das so, wo ich mir denke, ja, okay, Kinders, also Mettbrötchen habe ich auch bei euch regelmäßig. Für mich ist das so Alter, für die war das so voll das Delikatessen-Ding. Und das total abgefeiert, das im Restaurant zu bestellen. Aber dann, weißt du, dann waren sie alle so im Hauptgericht, dann alle irgendwie Schnitzel und so. Und ich war dann derjenige, der halt Himmel und Erd bestellt hat. Das ist Kartoffelstampf und Apfelmus und gebratene Leberwurst und gebratene Blutwurst. Das ist schon sehr rheinisch eigentlich in dieser Zusammenstellung. Das war für sie dann irgendwie too much. Das ist rheinisch, nicht rheinlich zum Glück. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sie so komisch geguckt, weil das mal locker 4-5 Euro günstiger war als ihre Schnitzel und so. Und das ja natürlich auf Firmenkosten ging. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. Das war so für mich. Das ist so halt keiner. Also Himmel und also die Kartoffelstampf und Apfelmus-Sache, die macht man für sich selber auch. Aber dann so Blutwurst und Leberwurst in Scheiben gebraten und dann noch Zwiebelchen dazu. Den Spaß mache ich mir zu Hause auch relativ selten, weil ich esse so selten Wurst. Blutwurst? Blutwurst. Ja, isst du Blutwurst? Grundsätzlich esse ich das, aber wenn ich hier zum Metzger gehe und mir ein Stück Blutwurst kaufe, dann wird das eh zu groß dimensioniert, weil der ja auch irgendwie sagt so, ja, so ein Stück. Und dann sage ich ja ein bisschen kleiner und dann sage ich nochmal ein bisschen kleiner. Aber ein drittes Mal ist es mir dann auch zu peinlich zu sagen, noch ein bisschen kleiner. Der soll ja auch nicht denken, dass ich nichts hab. Ja, du musst halt aber sagen, du hättest gerne eine Scheibe Blutwurst zum Anbraten. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Aber das kommt dann halt bei mir um. Wobei, und Blutwurst hat dieses zusätzliche Problem, da kann man keine Streusel drauf machen. Es schmeckt einfach nicht. Okay. Ja, damit sind wir schon beim Thema Erinnerungen. Was ist die allererste Erinnerung, auf die ihr zugreifen könnt? Ich habe für die Frage in meinem Leben zu viel Alkohol getrunken. Ich erinnere mich an ganz viel Quatsch aus dem Kindergarten. Du erinnerst dich an, ich glaube, ich habe original die eine Erinnerung an den Kindergarten, und diese Erinnerung ist auch nur, dass wir irgendein Märchendings aufgeführt haben und ich eine Eselsmaske auf dem Kopf habe. Das ist so tatsächlich die einzige Erinnerung, die ich an die Kindergartenzeit habe. Ja, die Frage ist bei Erinnerungen halt in dem Fall, ist sie induziert durch das, dass du sie einfach so abrufen kannst? Dann habe ich tatsächlich so ein paar Erinnerungen, auch unter anderem mit der Kindergärtnerin, die hatte eine Tochter, da waren wir bei denen mal zu Hause, da erinnere ich mich noch an Pfannkuchen mit Nutella zum ersten Mal in meinem Leben. Und wenn es dann halt fotoinduzierte Erinnerungen sind, also sprich Sachen, wo du Bilder dazu hast und quasi ein Foto mal dazu gesehen hast und du dich aber daran deswegen erinnerst, dann erinnere ich mich auch noch an ganz viel Quatsch. Also ich war in einem katholischen Kindergarten und ich bin ja eine Rampensau. Mhm. Und das kommt schon aus der Kindergartenzeit, meine Rampensauigkeit. Denn, um das mal ganz klar zu sagen, ich war das Meer. Du warst das Meer. Ich war das Meer. Du warst blau wie das Meer. Voll wie unser Laderaum. nicht der Laderaum. Ich war das Meer. Das war irgendein Theaterstück. Mhm. Wir haben im katholischen Gemeindehaus, das direkt an unseren Kindergarten dran war, also wir hatten da so einen katholischen Flecken im Flecken, da war eine Kirche, ein Gemeindehaus und ein Kindergarten. Ja. Und die waren zusammengeflanscht im katholischen Fleckchen quasi, und da waren wir dann im Gemeindehaus. Die Geschichte wahrscheinlich von Jona oder die Geschichte von Noah, eins von beiden. Irgendwas mit Tieren und Wasser. Und Wasser, ja. Und da habe ich quasi wir haben damals so mit Leintüchern gearbeitet. Und so ein blaues Leintuch hält sich halt nicht alleine, sondern das musst du mit zwei Kindern irgendwie durch die Gegend halten, und damit rennst du dann über die Bühne. Und dazu gibt es ein Foto von mir, und da erinnere ich mich auch noch dran, dass wir das gemacht haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo zu Hause auf meinem Schemelchen sitze und sage, damals, als ich das Meer war. Ja, nee, das war, wie gesagt, so Erinnerungen, die ich abrufen kann. Ich habe da sowieso Schwierigkeiten mit irgendwie Sachen aus der Vergangenheit, die verschwinden irgendwann. Jona übrigens war derjenige, der nach Ninive gehen musste, um den Menschen dazu sagen, dass ihr Leben nicht okay ist. Evangelischer Kindergarten lässt grüßen. Das ist, selbst wenn man mir Fotos zeigt, wo du es angesprochen hast, es gibt von mir ein Foto, wo ich mit, keine Ahnung, auch 4, 5 Jahren auf der Bühne stehe, eine Hand in der Tasche und Mikrofon. Ich weiß, dass das im Altersheim war und dass ich da ein Gedicht aufgesagt habe. Das weiß ich aber auch nur, weil man mir das erzählt. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Das ist, also wie gesagt, da gibt es Beweise dafür, dass das wohl offenbar in meiner Vergangenheit so war. Aber die Erinnerungen daran sind total verschwunden. Ja gut, ich habe noch zwei andere Erinnerungen, bei denen ich aber auch nicht weiß, wie das in der zeitlichen Abfolge ist. Ich sage ja immer, ich mache Podcasts seit 15 Jahren. Eigentlich. Meine Damen und Herren, der Aushilfsjedi gibt jetzt zu, dass er erst seit einem halben Jahr podcastet und ich vorher mit seinem Zwillingsbruder gesprochen habe. Nee, eigentlich mache ich seit 1984 Podcast. Da hatte ich das war 1984. Da hatte ich nämlich einen Kassettenrekorder, eine Leerkassette, und habe diese rote Taste hier gedrückt, zusammen mit der Play-Taste. Und damit habe ich quasi aufgenommen. Ich glaube, meine Eltern hatten unheimlich viel Spaß. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich das gemacht habe. Okay. Und dass diese Leerkassette später dann von einer befreundeten Familie überspielt wurde mit Michael Jackson. Oh, das ist bitter. Liebe Kinder. Michael Jackson hat meine Kindheit ruiniert. Ja. Das ist ein Satz, der im Laufe der Jahre auch eine völlig neue Bedeutung bekommen hat. Michael Jackson ist über meine Stimme drüber gerutscht. Mhm. Es wird nicht besser. Liebe Kinder, übrigens, liebe jüngeren Kinder, eine Leerkassette ist sowas ähnliches wie ein CD-Rolling, nur mit, ich glaube, Magnetband. Ja, und du konntest es mehrfach überspielen. Also es war quasi sowas wie eine CD-RW-Rolling-Dings. Es ist wie eine MD, diese lustig verlorene Technologie. Kennst du MDs? Bist du auch reingefallen? Waren MDs nicht einfach kleine Kassetten? Nein! Oder, ich weiß, es gab doch so MD-Rekorder, die sahen aus wie Camcorder irgendwie. MDs waren Minidiscs. Ah, nee, das waren diese kleinen CDs, ne? Nein, wo man gedacht hat, man kann die in den CD-Player trotzdem reinlegen, weil auch so ein Loch in der Mitte. Nein, Minidiscs waren, ja, du konntest da quasi Audio drauf spielen. Und im Unterschied zu einer Kassette konntest du quasi die Audio auch so nach vorne, nach hinten spielen. Das heißt auf Deutsch, du hast da digital Daten schon draufgeschmissen. Okay. Und das Ding konnte quasi auch sagen, okay, ich ändere jetzt die Playlist, also aus Track 2 wird Track 3. Aha. Das ging ja auf einer CD nicht und auch auf einer Kassette nicht. Das war quasi der Vorteil davon. Und du konntest dann quasi auch, wenn du der Liebsten eine MD aufgenommen hast und davon die Rohfassung hattest und gemerkt hast, bei der Liebsten funktioniert das nicht, hast du für die nächste Liebste einfach die Reihenfolge geändert. Ah, okay, nee, MD ist an mir offenbar vorbeigegangen. Also Kassette habe ich mitgemacht und VHS auch und DVD und CD und aber ja, Minidisc war eigentlich auch was in Asien vor allem gezogen hat, in Europa nicht so richtig gezogen hat. Also ja. Und ich bin da ja sowieso, keine Ahnung, wahrscheinlich, deshalb hat es mich dann irgendwann nach Schwaben gezogen. Ich meine, es gab ja irgendwann auch dieses Dings, wo VHS durch ja doch, also DVD dann irgendwann ersetzt werden musste durch Blu-ray oder HD-DVD und so, das habe ich einfach ausgesessen und normale DVDs gehabt. Okay, jetzt kommen lauter lange komplexe Fragensammlungen. Wollen wir davon eine noch machen und den Rest dann einfach in Folge 201 schieben? Oder wahrscheinlich auch Folge 202 bis 210 oder so. Das ist, oh Gott, das sind ja, aber hau raus. Gut, dann nehmen wir die hier. Ja, das andere, das da oben ist auf jeden Fall eine eigene Folge. Jo, also, dann nehmen wir noch die Folgen. Und wir haben ja noch einen kompletten zweiten Fragenkatalog. Ah, ja, ach du Scheiße. Ja, also, die nächsten 20 Folgen sind klar. Jo, also, würdet ihr ein Format vor der Kamera moderieren oder gestalten, wenn das Zuschauer hätte, würden wir vor die Kamera treten? Hm. Und an dieser Stelle können wir sagen, wir werden diese Folge ja am 6.12. veröffentlichen. Der 6.12. wird hoffentlich auch der Tag sein, an dem vom Jugendfilmpreis alle Workshop-Videos online sind. Das heißt, an dieser Stelle einfach mal Werbung für uns selbst. Wir waren da nämlich. Vor der Kamera. Mit anderen Menschen. Genau, einen Workshop geben als Referenten zum Thema Podcast. Also wir haben quasi euch mitgeteilt, wie ihr das, was wir hier machen, auch machen könnt. So ein bisschen. Und die lieben Leute Konrad und Bruno, die in Folge 199 gehört habt, die erzählen euch, wie man es auch anders machen könnte. Liebe Grüße an der Stelle, falls sie reinhören. Ja, also wie gesagt, wir waren da anwesend und dementsprechend, ich glaube, ja, ich bin ja immer der Meinung, dass das Video durchaus eine tolle Technik ist, aber da muss es sinnvoll sein. Also der Unterschied zwischen Podcast und Video ist ja der, dass es eine optische Ebene gibt, die noch Sinn ergeben sollte. Also wenn ich quasi was vor der Kamera machen würde, dann sollte es zumindest eine optische Komponente geben, die nötig ist. Es sei denn, es ist im linearen TV, dann ist die Tatsache, dass es im linearen TV ist, ausreichend. Ja, aber es muss einen Grund geben, dass ich mich vor eine Kamera stelle und nicht einfach nur in ein Mikrofon spreche. Geld. Ja, das ist ein Grund, aber ich meine jetzt medienphilosophisch quasi. Also okay, du brauchst einen medienphilosophischen Grund. Also für mich würde, liebes ZDF, Geld. Wenn ihr dem Böhmermann überdrüssig seid, ich setze mich auch vor eine Kamera, wenn ihr mich dafür gut bezahlt. Nein, ich meine, im Sinne von, du brauchst eine Grundlage, warum nimmst du welches Medium wie? Also, du kannst ja einen Text nehmen. Ja. Und in dem Text hast du halt kaum Betonung drin. Deswegen machen wir Podcast, weil wir Sachen betonen wollen, auf Timing setzen wollen. Ja, gut. Du kannst auch einen Text nehmen. Den zwischen zwei Buchdeckel klappen, dann kannst du mit Wolfgang Petersen darüber einen Film machen und dann kannst du 30 Jahre später, Pi mal Daumen, mit Sky noch eine Serie draus machen. Und dann könntest du da auch noch das Boot. Das war zuerst eine Serie. Nein, das Boot war ursprünglich ein Buch, dann war es ein Film 1984. Nein, es war eine Fernsehserie. Die haben das in 4 oder 6 Teilen verballert im Fernsehen. Ja, es war ursprünglich aber trotzdem ein Kinofilm. Der ist im Kino gelaufen. Das war ein Film. Lief der nicht im Fernsehen? Originär? Der lief dann, nein, der lief im Kino. Ich bin ziemlich sicher. Hm. Ah. Wobei die Unterscheidung zwischen Film und Serie ist sowieso nochmal schwierig, aber sie haben dann jedenfalls nochmal eine Serie dann draus gemacht und ich wette, es gibt dazu auch ein Hörbuch. Und wahrscheinlich gibt es auch noch das Boot, der Podcast. Mit Martin Semmelrogge. Ein Martin Semmelrogge Podcast würde ich mir sogar gefallen lassen. Der Herbert Grönemeyer Podcast wäre bei mir das Schwierige. Ja, Ben Becker war damals leider zu jung. Ah. Aber sein Vater war an Bord. Boris? Nee. So, ich lass dich dumm sterben. Ja. Nee, sein Vater war Otto Sander, oder? Ja, natürlich. Otto Sander war auch an Bord. Als Kaloy? Sag mal, willst du mich verarschen? Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Ich hab das Buch gelesen. Der Kaloy war Jürgen Prochnow. Ich habe tatsächlich das Buch gelesen, das steht da auch in meinem Bücherregal. Ich habe die Serie geschaut. Den Film habe ich nur ausschnittsweise konsumiert, weil dachte ich mir. Du meinst die neue Serie dann wahrscheinlich. Ja, also diese Sky-Produktion, die mit dem Film nicht mehr so wirklich was zu tun hat. Okay. Aber trotzdem sehenswert ist. Ja. Was ist die nächste Frage da? Wenn ja, was zum Beispiel? Was wäre ein Beispiel, was wir von der Kamera machen würden? Ah. Also jetzt guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Du würdest tatsächlich Nachrichtensprecher machen? Ich würde es gerne mal machen, um es mal gemacht zu haben. Nicht dauerhaft. Sachen vorlesen. Sachen vorlesen, ja. Aber nein, ernsthaft, ich würde gerne, es gab mal mit, der Skobel auf, kennst du, auf Dreisat? Gerd Skobel macht Wissenschaftsjournalist. Der macht also namentlich kenne ich ihn, aber Dreisat schaue ich nicht. Macht halt so Gesprächsrunde und Doku-Zeug zu wissenschaftlichem Zeug von bis Geisteswissenschaften, Gesellschaft, also, Biologie und so. Immer auch ein bisschen mit gesellschaftlicher sowas. So eine wissenschaftliche Gesprächsrunde im besten Sinne des Wortes mit ein bisschen Wissenschaftstheorie. Wo ich, weißt du, wo ich auch, keine Ahnung, wo ich mit einem Quantenforscher auch sprechen kann, wo ich gar keine Ahnung von habe, aber der mir trotzdem mal erklären darf, was er da so macht, um meine natürliche Neugierde so zu befriedigen. So ein bisschen wie das, für Podcaster so ein bisschen was wie Tim Pritlove mit seiner Raumzeit, wo er ja auch mittlerweile Ahnung hat, aber sich das erarbeiten musste, oder Holgi für mit dem Resonator-Podcast. Sowas in die Richtung, nur fürs Fernsehen, dass die Leute auch zeigen können, was sie machen, dass ihre Großforschungsgeräte da sind, dass man Diagramme zeigen kann, sowas. Das wäre, glaube ich, cool. Vielleicht auch so ein bisschen interaktiv, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ich würde wahrscheinlich irgendwas machen, was tatsächlich irgendwie diesen Comedy-Aspekt mitbringt. Also so etwas, was mit Mimik, Timing und Co. zu tun hat vielleicht. Okay. Also tatsächlich, wo quasi nicht nur das verbale Timing eine Rolle spielt, sondern eben auch die Mimik. Also sprich, das, was wir jetzt machen, wenn ich dich verhungern lasse und einfach nur schweige, dann hat es ja eine gewisse Komik, wenn du irgendwas Doofes davor gesagt hast. Aber wenn du quasi Sachen mit Blick machst und Co., wäre es natürlich nochmal doppelt lustig. Also es ist jetzt schon doppelt lustig, dass du sagst, dass du mich verhungern lassen willst, während ich Pizza esse. Dementsprechend, ja, aber witzigerweise in einer gewissen Optik hast du ja quasi dieses akustische Verhungern lassen, hast du ja auch nicht, weil du dann wiederum auf einer anderen Ebene. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich etwas machen im Humorbereich. Würdest du das alleine machen? Also Mr. Bean funktioniert ja tatsächlich alleine, oder hättest du einen festen Partner? Oder ja, aber Mr. Bean hat ja. Gut, er hat den Bären. Nee, er hat ja auch andere Mitspieler. Also ja. er geht ja auch raus in die Welt. Und ja, aber er funktioniert sehr gut auch eigentlich alleine. Also wärst du mit einem festen Partner oder mit einem Ensemble, wo regelmäßig jemand da ist? Also so keine Ahnung, hier gemeinsam gefragt, also dementsprechend, ich würde den Quatsch einfach mit dir machen. Ich würde einfach deinen Wissenschaftsquatsch mir anhören und währenddessen du würdest es in Gebärdensprache übersetzen und es wäre gar keine Gebärdensprache, sondern du würdest dich über mich lustig machen. Ich würde es auf Dänisch übersetzen. Geiler Scheiß. Grüße an Bruno. Ja. Keine Ahnung, würden wir sowas wie Joko und Klaas machen? Hätten wir eine Late-Night-Show? Ja, aber dann würden wir auf jeden Fall jeden Beitrag faken. Also wir würden echt nichts Echtes machen. Hasi Putzi. Wenn dann würden wir behaupten, dass jeder Beitrag gefaked ist und er wäre wirklich echt. Okay. Ja, ich sehe dich schon auf Menschen zugehen und sie verarschen. Auf offener Straße. Dass ich auf Menschen zugehe, das wird im Fernsehen nie stattfinden. Okay, damit haben wir die Frage auch geklärt. Die wird gar nicht gestellt, was würdet ihr definitiv nicht machen? Kann man euch 2021 irgendwo live sehen, steht da noch. Nee, da kommt noch eine weitere Frage. Würdet ihr eine Radiosendung machen, wenn ein Sender auf euch zukäme? Hell yeah. Natürlich. Kommt auf den Sender an. Ja, aber Geld. Also, Geld. Ja, aber bei Welle 88,18 würde ich auch nein sagen. Wieso? Dann würden wir den Florian Schröder machen. Ich mache höchstens, für die würde ich höchstens den Florian Silbereisen machen und die schönsten Lieder von Ernst Busch spielen, aber das wäre es auch schon. Nee, tatsächlich, ich glaube, da würden wir den Florian Schröder machen. Die würden uns vorher irgendwie zusichern lassen, dass wir Gleitschutz haben. Und da dann einfach unsere Meinungsfreiheit vertreten. Und dann am genau, und unser Intro-Sound ist die Internationale. Ja. Geiler Scheiß. Ja, definitiv, also ja, also wenn uns. Jetzt mal ganz ernsthaft, was ist denn das für eine Frage? Mhm. Ich glaube, wenn wir tatsächlich für den Quatsch, den wir hier machen, Geld kriegen würden von irgendeinem Radiosender. Ja, hell yeah, natürlich, lieben gern. Aber ich glaube, da kommt jetzt keiner. Ich glaube, mit der Frage müssen wir uns die nächsten Jahre nicht beschäftigen. Ja. Ich würde kein Format machen, wo man mir sagt, dass man mich alle 5 Minuten von einem Song unterbrechen lassen würde. Nee, das vor allen Dingen, wenn es, keine Ahnung, die 187 Straßenbande ist, die ich dann anmoderieren muss. Ja, die Liebste hat die Tage, irgendwie hat sie, bei dem Homeoffice hört sie ja Radio und es lief irgendwas aus unserer Zeit, so etwas Älteres. Und sie sagte, naja, der Musikredakteur heute ist ganz gut. Wo du halt auch schon merkst, ja, der Musikredakteur bei manchen Radiosendern ist halt dann doch mächtiger als der Moderator. Ja. Und das ist ärgerlich. Da schließt sich die entsetzte Frage an, warum hat die Liebste kein Spotify Premium-Abo? Was ist das für eine Frage? Warum muss sie noch Radio hören, die Arme? Weil nicht so häufig Homeoffice. Ich höre auch auf Arbeit Musik. Da hören die aber auch im Gemeinschaftsbüro Radio. Das wären für mich gleich zwei Gründe, meine Kopfhörer in meinen Dingsy-Laptop zu stöpseln. Also, oh mein Gott. Wenn ich die neue 107,7 die ganze Zeit auf Arbeit hören müsste, da würde ich mir doch die Kugel geben. Ja, das hört man ja auch nicht. Das ist immer der gleiche Scheiß. In welchem Radio gibt es bitte nicht immer den gleichen Scheiß? Nein, ich meine, 107,7 ist wirklich immer der gleiche Scheiß. Also es ist, ich glaube, du kannst bei 107,7 notier dir an dem Tag Montag einfach mal, was da lief. Und das läuft auch einen Monat später. Wieder. Das nennt man Kapitalismus. Man macht eine Programmierung und reitet die so lange, bis keiner mehr einschaltet. Du kannst quasi die 107,7 einschalten und du hast genau in dem Fall wirklich genau diesen Effekt, dass du dir quasi so ein 107,7 Bingo bauen kannst. Vielleicht sollten wir bei denen mal anfragen, ob wir dann nicht eine Show machen können. Wenn sie uns Geld geben. Wir können dann immer das Gleiche erzählen. Kann man euch 2021 irgendwo live sehen? Oder kann man euch irgendwo live sehen? Ja, auf deiner Couch, wenn Corona vorbei ist. Genau, weitere Infos bei uns auf der Homepage. Ansonsten haben wir bisher noch keine Planung, weil 2021 einfach nicht planbar ist. Ich habe leise Hoffnung, dass 2021 einfach nicht stattfindet und wir uns darauf einigen, das Jahr im Kryo-Schlaf zu verbringen und dann wachen wir 2022 wieder auf. Und die einzigen beiden Menschen, die, es darf drei Menschen geben, die 2021 nicht im Kryo-Schlaf verbringen. Und das sind Christian Drosten, sein Gegenpart im Podcast und ein Techniker. Und die dürfen dann jede Woche eine Folge aufnehmen und dann wachen wir wieder auf und dann hören wir erstmal den Podcast nach und in der Zeit können dann irgendwelche Wissenschaftler einen Impfstoff entwickeln. Ja, Impfstoffe haben wir ja schon. Ja, der muss ja noch erprobt werden. Naja, irgendwelche Menschen erzählen schon, dass er 2021 im Januar oder jetzt im Dezember schon rausgeballert wird. Das Problem ist halt einfach nur die Menge, die du erreichen musst. Also 2021 ist halt trotzdem nicht planbar, weil wir nicht wissen, wann ist, wo, wer, wie geimpft und was gelten dann für Regeln. Ja. Aber wenn ihr uns 2021 bei euch haben möchtet, fragt uns gerne an und wenn das irgendwie möglich ist, kommen wir vorbei. Genau. Wir müssen nur schauen, wie das mit der Couch dann zukünftig ist, weil wenn wir jetzt das Laberziehen sind und nicht mehr das Magazin, mal schauen. Genau. Aber wenn ihr eine Bühne habt, da stellen wir uns auch hin. Lieben gern. Ja, Bühnen. Lieben gern. Womit wir das zum Thema Kamera wieder sind. Ja, auch auf eine Bühne stellen wir uns natürlich. Mhm. Genau, gibt es Merch oder Autogrammkarten, wie bei anderen Podcasts? Liebe Taschenuschis, habt ihr Merch? Ich glaube, die meinen schon andere Podcasts. Also es gibt tatsächlich viele, viele mittelgroße Podcasts, die in der Zwischenzeit auch einfach Merch haben. Ja, ich weiß das, aber die Tuschis sind meine Referenzpodcast und ich gehe ja mittlerweile an die Sache ran. Okay, die haben das gemacht, das müssen wir kopieren. Wobei, beim letzten Mal haben sie uns kopiert, da waren wir zuerst im Workshop und dann waren sie irgendwie so workshopmäßig unterwegs. Das Problem ist, die Folge erscheint jetzt erst, nachdem sie wahrscheinlich im Workshop waren, dementsprechend. Ja, aber das macht nichts, wir waren trotzdem zuerst. Toll, Schwanzvergleich. Ja. ja, komm, lass den Spulen mit dem Mädels-Podcast einen Schwanzvergleich machen. Ja, sehr gut, Schwanzvergleich. Ja, ich glaube, damit sind wir durch das Fragenthema mal durch. Wir räumen jetzt die Pizza weg und machen noch ein Bier auf. Machen noch ein Bier auf und kommen dann zum zweiten gemütlichen Teil dieser 200. Folge. Bis gleich. Ciao, ciao. So, willkommen zum zweiten Teil. Ja, die Elite feiert Jubiläum, der zweite Teil. Okay, auf den ersten Teil hätte ich mich vorbereiten können, weil ich den Link zum Google Files Doc mir hätte erschleichen können. Jetzt habe ich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Du hast gesagt, du hast was vorbereitet. Genau, und für deinen Blutdruck. Ich habe gesagt, dass ich es hassen werde. Genau. Können wir irgendwie nebenbei die Tischdecke da so richtig machen? Das ja, freilich. Ist wir, so, können, wir machen Tischdecken mein, richtig. Mein innerer Monk mag das nicht. Wir machen Tischdecken richtig. Danke. Eben war sie noch schwul und jetzt haben wir sie normal gemacht. Nein, das ist die Tischdecke meiner Oma. Das heißt, die war ursprünglich mal hetero und jetzt ist sie schwul. Ah, okay. Ja, wunderbar. Wir sprechen über ein Wörterbuch. Ich habe ein Wörterbuch ausgegraben, um deinen Blutdruck etwas hochzutreiben. Okay. Und wir sind ja der Podcast, der bekannt ist für Dating. Ja. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Dating-Begriffe aus einem speziellen Wörterbuch ausgesucht. Oh Gott, so ein fieses Pickup-Ding. Und wir steigen doch mal ganz entspannt mit einem Begriff ein, der da heißt HB, also HB. Was ist denn ein HB? HB ist eine Zigarettenmarke. Habe ich tatsächlich früher eine Zeit lang geraucht. So eine richtig schöne Alt-Männer-Marke, das habe ich mir gedacht, das passt zu meinem, ja, ich kenne das auch noch, 16-jährigen Ich oder so. Ja, hatten den Spitznamen Hitlers Beste. Ja, genau. Nein, ein HB ist ein Hot Babe. Also ich. Und weißt du, was eine Hot Babe ist? Ich bin ein Hot Babe. Ein Hot Babe ist eine heiße Frau. Nein, das ist nicht richtig. Und eine heiße Frau gibt es in 10 Kategorien, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und das Interessante ist, was ich... Es gibt ernsthaft Menschen, die unironisch Frauen auf einer Skala von 1 bis 10 einsortieren, auf Basis ihrer äußeren Vorzüge. Ja, ich erkläre dir auch gerne, warum. Weil sie Arschlöcher sind? Das musst du mir nicht erklären. Das können wir überspringen. Nein, ich erkläre dir, warum die glauben, dass sie das tun. Das ist nämlich eine spannende Geschichte. Die glauben nicht, dass sie Arschlöcher sind? Die sind so unreflektiert? Also pass auf. Die Geschichte ist ganz entsprechend folgende. Stell dir vor, du spielst Fußball. Auf einer Konsole. So FIFA oder sowas. Ja? Stell's dir einfach vor. Ja. Okay. Da gibt es Schwierigkeitsgrade. Ja. Und natürlich ist es so, dass wenn du Amateur spielst, dann wirst du da wahrscheinlich ganz entspannt so deine Tore machen. Wenn du da allerdings Profi einstellst, wird's schon schwerer. Und wenn du Weltklasse einstellst, dann hast du halt richtig Probleme, das Spiel zu gewinnen. Darf ich? Oder wenn du bei Civilization so auf den God-Mode oder auf Gottheit spielst, ja, dann wird's halt richtig knackig. Ja. So. Und so ein HB, ja, 9, ja, oder so ein HB 8 ist ja etwas, was du seltener findest und dadurch wirkt es natürlich schon viel wertiger, wenn du ein HB 8 oder ein HB 9 ansprichst. HB 9 gibt es ja auch in verschiedenen Ausprägungen. Und dann ist auch bei manchen tatsächlich ein bisschen ein anderes Verhalten am Tag. Und dementsprechend, dafür dient diese Einkategorisierung, dass du quasi sagst, wie schwer oder wie wichtig. Ja, okay, ich verstehe das. Darf ich es auf den Punkt bringen? Bei hässlichen Frauen muss man sich keine Mühe geben. Die kriegt man sowieso flachgelegt. Geiler Scheiß. Liebe Leute, das ist toxische Männlichkeit. Genau. Es gibt übrigens tatsächlich noch eine separate Kategorisierung für HB 1 bis 4. Die werden auch in UG, also Ugly Girls. Wollen wir auf den Fragenkatalog vorgreifen? Zum Thema Feminismus. Warum wir nicht so viel Feminismus machen? Weil die Arschlöcher, mit denen sich der Feminismus auseinandersetzt, mit denen würde ich mich gar nicht auseinandersetzen wollen. Dann wünsche ich mir eine Streitaxt. So, kommen wir mal zu was ganz anderem. Was, ja. Was ist denn Kino? Kino. Kino. Kino. Lichtspielhaus. Nein. Kino ist wahrscheinlich eine Chiffre für im Dunkeln aneinander rumfummeln. Nein. Also fummeln ist schon mal ein richtiger Weg. Porno gucken? Nee. Stell dir mal vor, du sprichst jemanden an. Ja. Und stellst dich vor ihn und sagst, hallo, ich bin der Konrad. Ja, Konrad. Ja, warte, ich muss meine Haare nochmal wieder kürzen. Dann hast du ja quasi ein Gespräch angefangen. Aber zwischen dem Hallo, ich bin der Konrad und dem irgendwie in der Kiste landen, fehlt ja noch die körperliche Annäherung. Nicht immer, aber ja. Naja, irgendwann musst du den Körper anfassen, den du mit ins Bett nimmst. Ja, man kann sich auch vorstellen und dann zusammen aufs Bett fallen. Ja. Ja, aber dann hast du irgendwann quasi den sogenannten Kinesthetic Approach. Also aber ist das dieses Hand auf die Schulter legen? Ja, entweder Hand halten, Hand auf die Schulter und dann quasi durcheskalieren, bis du dann irgendwann an Körperteilen bist, die spannender sind als Händchen. Ah. Okay, also durcheskalieren, das klingt so, okay, der Assi hat mich angefasst, ich hau ihm jetzt aufs Maul. Das ist so meine Art von durcheskalieren. Ja. Warum braucht man dafür einen eigenen Namen? Damit es pseudowissenschaftlich klingt. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Damit du erklären kannst, ab wann du die Frau quasi, ab wann du quasi körperlich auch wurdest. Also quasi, dass du, ja, das heißt, das ist so wie bei kleinen Kindern so Grenzen austesten. Mal schauen, wie weit ich gehen kann. Naja, du musst halt einfach erklären in der wissenschaftlichen Abhandlung, wie du die Frau verführt hast, ab wann du quasi mit körperlicher Annäherung begonnen hast. Wissenschaftliche Abhandlungen, die behaupten, dass sie erklären, wie man Frauen verführt, sind für mich Abfall. Das ist schlimmer als Bio-Lebensmittel. Ja, das ist. Also wie gesagt, ich habe ja in den letzten Folgen immer gesagt, die grundlegende Idee rauszufinden, wie denn das mit den Frauen so halbwegs funktioniert, also wie man jemanden, der so gar keine Ahnung hat, zumindest befähigt, mit Frauen so zu sprechen, dass er nicht schreiend davon rennt. Das ist ein netter Anlass. Es ist okay, schreiend davon zu rennen, wenn Frauen sich einem annähern. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz einfachen Wort. Was ist denn ein Lay? Ich kenne Lay, das sind Chips. Ich kenne Layer, das sind Schichten. Oh nein, ernsthaft, ist das ein Bodycount? Da sind das die berühmt-berüchtigten Kerben, die man sich am nächsten Morgen in den Bettpfosten haut? Naja, Lay ist quasi das Maß für Frauen, die man flachgelegt hat. Naja, Nein, der Lay ist das Flachlegen, das so. Bumsen, das Liebe machen quasi. Und dann kam es zu einem Lay. Ja, es ist ja nicht so, dass man für Ficken nicht schon durchaus wissenschaftliche Ausdrücke hätte. Man kann man natürlich noch einen eigenen erfinden. Naja, es gibt noch schöne Begriffe, die habe ich jetzt gleich. Dann kommen wir doch gleich mal dazu. Was ist ein KC, ein FC und ein NC? NC ist wahrscheinlich ein No-Come. Nein. Schade. Ich wollte übrigens noch kurz zum Thema Männer, die Kerben in Bettkanten hauen, den würde ich ja gerne Kerben in ihr bestes Stück hauen. Aber zurück zu NC, KC, FC. Und FC. Der FC, das ist der Verein mit dem Ziegenbock. Da gibt es nur einen FC. Okay, also wenn C nicht Kamm ist, dann könnte es noch Kant sein. C ist ein Close. Close. Es ist fucking ein, close? Es ist ein Kiss-Close, ein Fuck-Close und ein Number-Close. Also ein Number-Close ist, wenn du die Nummer bekommen hast, ein Kiss-Close ist, wenn du einen Kuss bekommen hast und ein Fuck-Close ist, wenn du ein Lay bekommen hast. Ich dachte immer, ein Fuck-Close ist, wenn man den Mittelfinger in den Arsch geschoben bekommen hat. Verdient hätten Menschen, die das so klassifizieren. Das ist schon wieder... Warum? Was ist denn LSE? LSD? Nein, LSE. Ich möchte nicht über Drogenerfahrungen sprechen. LSE, nicht D. Emil. Achso, Emil. Sag das doch. Kannst du das rausschneiden? Entgegensetzt man das HSE. High und Low wahrscheinlich. Genau. High und Low, Sex Education. Self-Esteem. Wenn du quasi die Dame, der du da gegenüberstehst, in ihrem Selbstbewusstsein beurteilst, also wenn du sagst, sie hat hohes oder niedriges Selbstbewusstsein. Was natürlich sein kann, du hast zum Beispiel eine HB10, die ein Low Self-Esteem hat. Die ist dann auch wahrscheinlich anders zu behandeln als... Also ernsthaft, wenn du deine Dating-Strategie nicht daran ausrichtest, ob du die Person interessant findest, sondern ob sie ein hohes oder ein niedriges Selbstwertgefühl hat. Ich habe gerade so das Bedürfnis, meine Kettensäge zu wetzen. Ja, kannst du gleich machen, weil das nächste Wort ist wieder eins mit L. Es ist ein LMR. Low? Nein. Leck meine Rosette. Das klingt sympathisch. LMR. Leck my Rosetta. Das geht sogar auf Englisch. Okay, ich überlege gerade. Gib mir einen Tipp. Das L... Ich wollte gerade drauf raus. Ich habe gerade überlegt, ob das bei dir schon mal vorgekommen ist. Dass du mit einem jungen Mann... Nein, sie waren meistens älter als ich. Dann warst du der junge Mann. Ja. Ob du mit einem jungen Mann schon mal irgendwie in der im Schlafzimmer gelandet bist und ich kurz davor noch entscheiden wolltest, ob du das wirklich durchziehen möchtest. LMR ist die Last Minute Resistance. Der letzte Widerstand von dem Sex. Es klingt aber so gar nicht falsch. Die Last Minute Resistance. Ist das eine Armee? Widerstände überwinden, um zum Fick zu kommen. Sag mal, was zur Hölle ist in deinem Leben eigentlich falsch gelaufen, dass du andere Menschen zum Sex zwingen musst? Nee, ich glaub, dass das du sie niederringen musst, dass du sie... Ich finde das Wort erobern ja schon schwierig, darüber kann man diskutieren, aber ernsthaft? Also, wenn sich ihre Vagina zusammenzieht, weil du da eindringen möchtest, dann solltest du die Frage stellen, ob du nicht einfach so ein unheimlich fieser Charakter wärst, dass du in der katholischen Kirche als Mönch nicht besser aufgehoben wärst. Ich glaube, da geht's eher um Psychologie als um körperliches Zusammenziehen von Körperteilen. Ja, aber mal ernsthaft, wenn sie Bedenken daran hat, dass sie wirklich mit dir schlafen möchte, dann nimmst du diese Bedenken bitte ernst. Ansonsten kriegst du aufs Maul, dann komme ich persönlich vorbei. Dann erscheine ich wie so ein Flaschengeist in diesem Schlafzimmer. Dann hast du nur keine drei Wünsche frei, sondern drei Punches in your face. So, kommen wir mal zu einem weiteren Begriff. Aber ich hatte übrigens, um auf die Frage zu enden, noch nie so einen Last Minute. Wenn sich wirklich jemand bereit erklärt, mich flach zu legen, dann sage ich, will ich ja. Ja, die Frage ist halt tatsächlich, warum sollte man in dem Augenblick, wo man dann in einer gewissen Position ist, noch Nein sagen? Also da ist halt die große Frage, warum sollte man dann noch? Ja. Aber wenn alles schon passiert ist, dann kommt die BR, die Buyer's Remorse. Was ist denn das? What? Die Buyer's Remorse. Also Buyer's ist ja eine Fehlwahrnehmung. Nein, Buyer's. Ach so, kaufen. Buyers, genau. Ja, siehst du, das ist übrigens, Kapitalismus lässt grüßen. Das ist die Verkapitalisierung der Liebe. Ja, was ist denn die Buyer's Remorse? Ich müsste tatsächlich nachschauen, was Remorse auf Deutsch heißt. Das ist bereuen. Buyer's Remorse ist... Das ist im übertragenen Sinne, was ich die 2 Tage, nachdem ich Bier getrunken habe, immer habe, oder? Nee, Buyer's Remorse ist tatsächlich was ganz Gemeines. Das wiederum ist wirklich gemein, weil, stell dir vor, du warst dieser Jüngling, der mit diesem netten Herren, oder in meinem Fall, stell dir vor, du warst dieser Jüngling, der mit dieser jungen Dame einen wunderbaren Abend verbracht hat. Ja. Der dann auch tatsächlich... in der horizontalen endete. Ja, wie war LC? LC, ne? FC. FC? Fuck, glaube ich. Ach ja, nee, es war ja nicht Lay, sondern Fuck. Also ein Lay. Da sind wir explizit, ja. Der Abend, aus dem ein Lay resultierte. Da kommen wir aber gleich noch zu einem schönen Begriff, der dazu passt. Den klären wir jetzt schnell. Was ist denn ein SNL? Ich kenne SM, aber SNL. Genau. Klären wir doch erst, was ein SNL ist, und dann klären wir die Buyer's Remorse. Okay, also es ist auf jeden Fall eine Art von Lay, weil das L für Lay stehen wird, richtig? Genau. N für Night? Ja. Single Night Lay? Nein. Small Night Lay, das ist, wenn er einen kurzen hat. Ich überlege gerade, wenn Frauen so übers Ficken reden würden wie diese Pickup Artists, dann würde es auch ein einen Small Lay geben. Das tun sie, das ist das Schlimme. Nicht in dieser verwissenschaftlichen Form, glaube ich. Das ist mehr so anekdotisch evident. Gossip Girl. Nein, das S steht für Same. Stell dir vor, du gehst quasi samstagmorgens irgendwie los, gehst zum Supermarkt, blickst da den Jüngling deiner Träume. Also so ein klassischer Aufriss. Holst dir quasi tatsächlich direkt die Nummer und machst vor 24 Uhr Nägel mit Köpfen und köpfst die Nägel oder sowas. Musst du vorher die Nummer holen? Ja, oder ja, du musst ja irgendwie anrufen, dass es abends geht. Oder du machst halt... Du kannst sie doch vormittags kennenlernen und dann könnte man zusammen auf Toilette verschwinden. Ja, das ist auch ein Same-Night-Lay. Ist das eigentlich noch ein Same-Night-Lay, wenn es vor der Mittagspause schon geschehen ist? Ja, ich habe gerade überlegt, ist es ein Same-Night-Lay, wenn es vor 24 Uhr oder nach 24 Uhr so bing. Aber Night, ja, okay. Also genau, der Same-Night-Lay, also stell dir vor, der Same-Night-Lay passiert. Ja. Und am nächsten Tag, also man tauscht Nummern aus und rufst dann an. Und dann geht niemand ran. Du bist quasi geghostet. Ja. Und... Das basiert aber nicht auf der Basis dessen, dass du doof bist, also dass sie dich doof findet, sondern tatsächlich auf der gesellschaftlichen psychologischen Ebene, dass du quasi das Problem hast, dass jemand sagt hier, wenn sich eine in der ersten Nacht flachlegen, das ist eine Schlampe oder was weiß ich was. Ah ja, ich kenne das Problem. Ja, und da in dem Fall ist die Buyer's Remorse natürlich durchaus etwas Ärgerliches. Aber ich glaub, wenn du merkst, der Typ von gestern Abend war einfach ein Idioten, du bereust es, dann ist eben die Buyer's Remorse nicht so das Problem. Okay. Ich versuche gerade die Gewitterwolken über meinem Kopf zu vertreiben. Das ist, da wir hier noch kein Video machen, muss ich ja halt zwischendurch so live kommentieren, was ich hier so tue. Ich nehme einfach zur Kenntnis, trinke Bier und bin schlecht gelaunt. So, dieses Wörterbuch hat natürlich noch einen weiteren schönen Begriff, den das SHB. Was ist denn ein SHB? Was war nochmal HB? Ein Hot Babe. Ein Single Hot Babe, wenn sie auch noch nicht vergeben ist. Nein, es ist ein Seriously Hot Girl? Super Hot Babe. Ich habe aber nicht, hier ist aber keine Umrechnung, wie du jetzt quasi ein HB10 in SHB umrechnest. So mathematisch sind sie nicht. Ja. So, ich hab letztens noch so ein bisschen wir dürfen ja Werbung für andere Podcasts machen, die wir auch so hören, ne? Ja, klar. Ich höre ja die Kack- und Sachgeschichten mit einer gewissen Freunde und so auch so alte Folgen, und da war so letztens die haben den American Pie Podcast gemacht. Ich glaube, die waren es, oder war es Radio Nukular? Ich weiß es nicht mehr. Einer von den beiden eins von diesen dynamischen Nerd-Duos. Ich fühle mich gerade, ich stelle mir gerade vor, wie die Jungs aus American Pie sich einfach den ganzen Scheiß ausgedacht haben. Das kann man nur, wenn man das als schlechten Humor betrachtet, irgendwie ertragen. Gut, klären wir mal den Begriff. Was ist denn ein Target? Ein Ziel. Ich habe 2 Jahre lang bei einem Verlag geschafft, wo es unter anderem Jagdliteratur gibt. Mit Targeting kenne ich mich aus. Gut, und was ist in diesem Zusammenhang ein Target? Na, wahrscheinlich das zarte Reh, das man erlegen will. Mit seinem großkalibrigen Gewehr. Gott, ja, genau. Ich stelle, gibt es Heteropornos mit so Jäger? Ich glaube, bei Heteropornos gibt es ja auch irgendwie so Rahmenhandlungen, ja, schon mal hin und wieder. Warte mal, Jäger? Ja, natürlich, gibt es seit Jahren. Heißt MILF Hunter. 2002 bis heute oder sowas. Nein, ja, also wirklich auch so mit Jagd, nein, Gewehr und Hut und Mercedes G-Klasse und allem, was dazugehört? Nein. Ja, nee, das war so, gibt es das so hier, ich bin der Jäger, ich soll hier ein Reh erlegen. Nein. Gibt es nicht. Ich sehe da eine Marktlücke. Können wir nochmal, können wir statt irgendwie Fernsehen zu machen, vielleicht Pornos produzieren? Lass uns aber bei Gelegenheit drüber reden. Könnte eine Geschäftsidee sein. Feministisch akkurate Pornos. Mit Jägerlatein. So. Ja, wir haben noch eine dritte Domain offen. Was ist denn ein DHB? Ein Dirty Hot Babe, das ist, wenn sie auf Hesselspielchen steht. Nee. Das wäre, ich finde, Menschen, die sowas machen, sollten häufiger an Babes geraten, die auf Hesselspiele stehen. Und dann finden sie sich irgendwann nackt und an eine Straßenlaterne angekettet wieder. Ja, das ist ein Distant Hot Babe, also eine Frau, die einfach nur aus der Nähe nicht mehr so doll aussieht wie aus der Ferne. Was ist eigentlich ein Hot Babe, das aus der Nähe auch nicht heiß aussieht? Hä? Ich versuche das nur, ich versuche das System zu verstehen. Was ist ein BFD? Ich kenne BFG, BFD, Big Friendly Dildo. Ein BFD ist ein Boyfriend Destroyer. Also eine Sache, die quasi ihr der Boyfriend Destroyer ist, das ist der Penis des schwulen besten Freundes, der dann auf den Lebensgefährten in einem schlimmen Dreier losgelassen wird. Ach Gott. Ja, dann kommen wir mal zu einer Sache, die ich tatsächlich gar nicht, die glaube ich aus einer ganz anderen Ecke kommt. Was ist cocky and funny? Was heißt das? Naja, cocky ist dieses cocky halt. Cocky ist in dem Fall selbstbewusst und lustig, was eben viele nicht sind. Ja, was wäre in der Fanmail? Selbstbewusst auf eine sexuelle Art. Mhm. Ja. Genau. Was wir eben in der Folge auch hatten, Christina war sie? Chrissy? Genau. In der Chrissy erzählt hatte, dass die Typen irgendeinen blöden Spruch bringen und danach aber sagen, ja, aber das und das wäre ja besser gewesen. Ist ja besser als das und das. Wo du dann sagst, Digga, wenn du Eier an den Tag legst, dann mach das doch einfach und gut ist. Ja. Ja. Das Problem übrigens, was ich bei solchen Aussagen habe, ist, du musst nicht cocky and funny sein, du kannst auch einfach nur funny sein und man kann im Bett trotzdem Spaß haben, auch wenn man nicht cocky ist. Ich glaube, im Bett geht, es geht gar nicht ums Bett, sondern es geht, glaube ich, darum, dass du davor mitteilst, dass du ein sexuelles Wesen bist, was viele Männer da draußen tatsächlich nicht tun. Und ich glaube, da wiederum, das ist das, worauf ich heraus möchte, dass quasi viele, weswegen ich ja sage, es hat seine Basis, seine Grundlage, dass du quasi sagst, okay, lieber Typ, du bist halt ein Typ. Dann sei doch aber auch ein Typ und tu nicht so, als würdest du irgendwie, nee, ist alles total knorke und ach, na, nee, das, nee, der Witz war jetzt gar nicht so gemeint. Hä? Ja, dann mach doch einfach mal einen Witz auf. Also, wenn du den Witz machst über ihren Bobbes, wenn du sagst, mit dem Hintern, der ganze Paranüsse knacken, dann sag nicht im nächsten Moment, war nur ein Witz. Ja, denn genau, aber du musst den Witz auch nicht machen, lieber Mann. Das ist, es ist vollkommen okay, seine Sexualität auf sein Schlafzimmer zu beschränken. So. Und auf den Küchentisch vielleicht noch. So, was ist ein Rear Hot Babe? Das ist, wenn sie heiß erst dann ist, wenn sie weggeht. Nee, das ist nur von hinten toll aussieht. Also yeah, es gibt also aus der Ferne, das kann aber auch von vorne sein, oder von hinten. Das ist ein Rear Hot Babe. Okay, was ist ein No Hot Babe? Ein UG, ein Ugly Girl. Nein, ein No Hot Babe ist jemand, der diese Klassifikation da auswendig kann. Weißt du übrigens, wie Typen in dieser Sprache? Ich finde das übrigens gemein, dass Ugly Girl UG abgekürzt ist. Warum? Schau mal ins Impressum. Ja, aber ich habe den subtilen Diss schon verstanden, es ist okay. Ja, darauf will ich gerade raus. Weißt du denn, wie Typen in dieser Klassifizierung einzusortieren sind? No homo Hashtag. Nee, Typen sind auch nur hässliche Frauen. Ach, es ist so herrlich. Ja, okay, also wenn man selbst bei der Hotbabe-Skala von 1 nicht mehr schafft, dann übt man halt an Männern das Angraben, weil das ja noch viel einfacher ist als bei den Ugly Girls. Spätestens wenn du da halt einen Fuck los hast, solltest du deine Zielgruppe überdenken. Das sind so, weißt du, das sind so die Momente, ich würde solche Menschen ja gerne mal kennenlernen, im Schlafzimmer. Und zwar kurz nachdem ich mir so am Oberarm, knapp unterhalb der Schulter, einen Ring eintätowiert habe. Weil du weißt, wofür diese Ringe angeblich stehen? Nein. Das ist die Tiefe, wie weit der Arm beim Fisting reingeschoben wurde. Autsch. Ja. So, und last but not least kommen wir nochmal zu einem richtig schönen Begriff. Was ist denn ein Roof Blast? Roof ist Dach. Und Blast ist, wenn irgendwo was rausgeschossen kommt. Das ist, wenn man so verzweifelt ist beim Frauenangraben und immer wieder Körbe bekommt, dass einem das Sperma schon aus dem Kopf rausschießt, weil man nicht zum Schuss kommt, weil man sich an so eine Scheiße da hält. Nee, schlimmer. Noch schlimmer. Ja. Der Eroberer möchte ja irgendwann auch mal wie erklärt man es? Also stell dir vor, er möchte zum Schuss kommen. Nee, bis darum geht's gar nicht. Die wollen nicht zum Schuss kommen. Darum geht's in dem Fall nicht. Darum geht's in dem Fall nicht bei einem Roof Blast. Der kann möglicherweise auch helfen, um zum Schuss zu kommen, aber er ist nicht zwingend dafür da. Sondern ein Roof Blast ist ein Boom für dein HB. Also Hot Babe, ein Boom. Ein Boom. Also das ist quasi eine Ejakulation. Das ist quasi aus ihrem Kopf heraus explodiert. Also over her head. Also ich glaube, bei den meisten wirklich Hot Babes, die sind ja auch irgendwie smart, boomt das aus dem Kopf, wenn die so einen Scheiß hören. Nee, und zwar folgendes. Darum geht. Kennst du Romcoms? Alles was wo Hugh Grant mitgespielt hat. Und in Romcoms hast du ja immer diesen Effekt, dass irgendwelche Typen irgendeinen Scheiß bauen. Ja, genau. Und am Ende zum Flughafen fahren und auf das Flugfeld stellen und sagen, stopp, du kannst nicht vorbei. Und dann sagt die Frau, oh, der tut alles für mich. Ja? Ja. So. Und das ist ein Roof Blast. Also so quasi, dass ihr das Dach wegfliegt, dass sie merkt, der Typ ist so richtig, also so, total begeistert ist von dem Typen. Also er macht etwas für sie, was total, mit anderen Worten, Roof Blast ist, wenn du sie mitnimmst an den Schwanensee und die Schwäne in diesem Augenblick allerdings auch explodieren oder wegflattern oder im Mondlicht. Also irgendwas, was sie total begeistert. Okay, also ein Roof Blast ist, ich setze mich einen Nachmittag hin und überlege, was ist das Romantischste, was sie sich vorstellt, und dann gebe ich sehr viel Geld aus, und damit ich das umsetzen kann, mit dem einzigen Ziel, sie flach zu legen. Oder vielleicht eine Beziehung mit ihr einzugehen. Da musst du dich natürlich fragen, was machst du denn? Machst du dann tatsächlich eine LTR draus? Was ist denn eine Long-Term Relationship? Genau. Ah, eine Long-Term Relationship. Ist es nicht schön? Das ist so, das passiert, wenn Menschen irgendwie an der Wall Street gearbeitet haben, es dann wieder zum Börsensturz kam, sie arbeitslos geworden sind und sie dann Beziehungsratgeber schreiben müssen, dann kommt sowas dabei raus, meine Damen und Herren. Deshalb ist der Kapitalismus böse. Nicht aus allen anderen Gründen, sondern weil er dafür sorgt, dass Finanzberater Beziehungsratgeber schreiben. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Wort für euch, liebe Hörerschaft. Falls ihr einen IOI, also einen Indicator of Interest, uns geben wollt, schreibt uns entweder einen netten Kommentar, eine nette Rezension auf iTunes, also auf Apple Podcast. Ja. Bewerft uns mit ganz viel Geld auf Steady? Nee, ist nicht Steady, ne? Wir sind also bei Patreon immer noch. Ja, ich muss das noch üben. Das kommt davon, ich höre ja andere Podcasts und die sind dann auch schon mal bei Steady. Ja. Also ein Indicator of Interest. Da freuen wir uns. Schickt mir E-Mails. Genau. Schreibt dem Aushilfs-CD, wenn ihr auch bitte nie wieder mit so einem Pickup-Zeug belästigt werden wollt. und last but not least, den muss ich dir noch präsentieren. Was ist denn der Unterschied zwischen LD und HD? HD ist High Definition, aber das Gegenteil von HD ist SD, also irgendwas stimmt da nicht. Laid down, flachgelegt und flachlegend? Nee, das gibt keinen Sinn. Nee. HD und LD. Ich kenne HD, GDL, FDUW, GADC. Also, HD ist High Sexual Drive. Moment. Und LD ist Low Sexual Drive. Da ist kein S in der Abkürzung. Richtig? Ja. Geil versteckt, ne? Hab ich dich reingelegt. High Sexual Drive und Low Sexual Drive. High Sexual Drive ist, wenn du beim Fahren vögelst, und Low Sexual Drive ist, wenn es nur Fellatio ist. Nee. Männerfantasien. Nee, einfach nur viel Bock und wenig Bock eigentlich. Achso, ja, ich bin Low Sexual Drive. So, und als allerletzten habe ich noch... Ich hätte es überstanden. HBRR. Lieber Gott. HBRR. Hot Babe Rated R. Nein. Hook Bait Reel Release. Das ist so das AIDA-Prinzip für Pickup-Artists, oder? Ködern, anweisen, einholen, freilassen. Mic drop. In diesem Sinne, bis gleich. So. Hallihallo, Teil 3 unserer munteren Zusammenkunft bei Pizza und Bier. Genau, immer noch Staffel 2. Ja. Aber es gibt einen Ausblick. Es gibt einen Ausblick. Ja, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte auch sagen, das ist, also Folge 200 ist für uns auch nur eine Ausrede, dass wir essen und trinken, oder? Genau. Staffel 3 steht vor der Tür. Und wir haben natürlich... Wollen wir es reinlassen? Wir haben natürlich, ja, viele Menschen wollen wir reinlassen. Wir haben unsere werte Hörerschaft gefragt, welche Gäste wünschst du dir für Staffel 3? Genau. Und wir haben ja schon mal kurz angedeutet, dass wir Gästinnen haben werden. Mhm. Und beziehungsweise übrigens tatsächlich 3 Damen. Ja. Ah, aber nicht gleichzeitig und nicht vom Grill. Ja, sondern schön nacheinander, weil das ist Pickup Artist technisch einfacher abzubilden. Sonst muss man da noch einen Begriff einführen. Das nennt man dann ein Set. Also wenn du quasi in eine Gruppe Menschen gehst, dann bist du in einem Set. Ja, I see. Das ist dann ein Set of 3. Set of 3. Ja. So. Also wir haben gefragt und wir bekamen als Antwort viele weibliche Gäste, Frauenpower. Ja, ich fühle mich ja auch an manchen Tagen sehr weiblich. Aber ja, also lieben gern. Wir nehmen natürlich auch Herren, aber ich glaube, ich hänge mich da dran, dass die meisten Typen häufig viel Proletiker sind. Wir hatten übrigens in der zweiten Staffel nicht eine Frau zu Gast, oder? Ich überlege, wir hatten in der zweiten Staffel genau 2-mal Gäste, oder? Ja, einmal 2 und einmal 1. Genau, ja, das war irgendwie, das hat sich so zufällig ergeben. Und der ominöse Mitbewohner. Der ominöse Mitbewohner. Ja, das Problem bei dem einen Gast ist, dass der seinen Co-Host damals nicht mitgebracht hat. Genau, und kein Bier. weiblich gewesen wäre. Ja, und kein Bier. Das nehmen wir ihm bis heute übel. Eigentlich sollten wir ihm dafür eine schlechte Rezension bei iTunes droppen. Oh, nee. Ah, alte Wunde. Er glaubt immer noch, dass wir es waren. Deshalb habe ich übrigens den Podcast bis heute nicht bewertet. Aus Fratz. Ich glaube, wir haben ihn bewertet, aber wir haben ihn ja gut bewertet. Ja, genau. Aber jedenfalls, also wenn ihr Frauen und andere weibliche Menschen kennt, die wir unbedingt einladen sollen und die da Bock drauf haben und die unser Format hören und sagen, ja, die sind nicht so ganz schlimm, gerne Kontakt herstellen. Also ja, Regel ist tatsächlich, dass diese Person vielleicht sich tatsächlich damit identifizieren kann, uns zu hören und zu sagen, ja, mit denen würde ich auch reden. Wir haben jetzt, glaube ich, auch mal irgendwann schon ein paar Einladungen ausgesprochen. Da müssen wir auch mal schauen. Es wird auch tatsächlich ein Duo vielleicht geben, das uns mal besucht. Ja, das müssen wir mal Corona-mäßig abbilden, wo und wie man das stattfinden lassen kann. Okay. Ja, werden halt in dem Fall dann auch mehrere Haushalte. Ja, das ist ein Stuttgarter Podcast, mit dem wir auch mal quatschen könnten. Ach ja, der Stuttgarter Podcast. Okay, jetzt. Ja, wann kommen die Taschenuschis mal, ist hier die Frage. Ja, das ist, Steffi, Mel, ihr seid immer noch eingeladen, ihr könnt jederzeit mal vorbeischauen, also entweder im Kessel. Ja. Oder wir schalten euch irgendwann mal per Skype, aber dann vielleicht sogar einzeln, weil ich glaube, die haben beide sehr viel Spannendes zu erzählen. Oh ja, ich würde, keine Ahnung. Wen hättest du denn lieber? Ich würde, das ist, der Witz ist, ich glaube, Steffi und ich sehen die Welt, glaube ich, tendenziell eher gleich. Ich würde gerne die große Feminismusfolge mit Mel machen. Da hätte ich Lust drauf. Und ich würde gerne mit ihr Tipps austauschen, wie man Haare färbt, ohne dass sie einem ausfallen. Also Mel, wenn du da Tipps hast, bitte melde dich. Ja, also die Taschenuschis sind immer noch gern gesehene Gäste und ich glaube, ja, wir können ja nur mal eine einladen und mal testen, wie das ist und die andere dann einfach ewig verhungern lassen. Du meinst so wie einzelne Mitglieder dieses Podcastes? Nein, mein Tipp ist, du musst ein Thema haben und dich damit reinzecken. Ein Thema haben und mich damit reinzecken, aber ich weiß doch gar nichts, was soll ich denn machen? Ja, siehst du, ich habe auch keine Ahnung von Ehe und habe mich da reingezeckt. Wozu sollte ich denn was sagen? Keine Ahnung, du könntest die Gegenfolge machen zum Thema Beziehungslosigkeit. Warum es viel besser ist, Single zu sein? Was soll ich denn dazu sagen? Weiß ich nicht. Du könntest auch deine Liebste vorbeischicken. Einfach, dann bist du quasi... Ich glaube, die mag nicht in Podcast. In Abwesenheit anwesend sein. Ich glaube, die mag nicht in Podcast. Mhm. Ab Herbst 2021 wäre Angela Merkel doch ein guter Gast nach Kanzlerschaft, alternativ natürlich Barack Obama. Ich habe bei Angela Merkel ja tatsächlich die Hoffnung, dass die auch im Aufsichtsrat irgendeines russischen Unternehmens verschwindet und sich damit unmöglich macht. Aber den Gefallen wird sie mir wahrscheinlich nicht tun. Ich glaube nicht. Ansonsten... Ich glaube, Angela Merkel ist ein sehr unergiebiger Gesprächspartner. Die sagt dann, ja, ist halt so. Ich glaube, die kannst du zu ganz vielen spannenden Fragen fragen. Ich würde sie fragen, warum sie 16 Jahre lang nichts zum Thema Frauenförderung getan hat. Ich sage, du kannst sie vielleicht zu vielen Sachen fragen, aber nicht unbedingt zur Politik. Ich könnte über ihre Dissertation sprechen. Hat Barack Obama promoviert? Ich weiß es nicht, ja, zu irgendwas Juristischem, glaube ich, der ist so Jurist, oder? Ja, und Streetworker irgendwie sowas, ne? Wobei das ist in den USA ja, entweder bist du irgendwie so ein High-End-Anwalt oder du bist eh mehr Streetworker als Anwalt. Wobei der ist ja sowieso regelmäßiger Gast bei seiner Frau mittlerweile. Im Podcast? Ja, genau. Hör den Podcast von ihr nicht. Ich auch nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja, nee. Promi-Podcasts höre ich gar nicht so häufig und so viele. Es gibt einen, den ich höre. Hörst du nicht Felix Lobrecht? Nein. Nicht? Okay. Nee. Hä? Felix Lobrecht? Wer ist das? Hat er einen offenen Podcast? Hast du nicht Felix Lobrecht immer gehört, als er noch einen offenen Podcast hatte? Ja. Aber ich hörst du nicht regelmäßig Produktionen aus der Vrindheit? Doch, aber... Ja, Holgi ist doch ein Promi. Ja, aber jetzt nicht ein Promi, der irgendwie ins Podcasting reingerutscht ist, sondern ein Promi, der durch Podcasting gewisse Prominenz hat. Also Podcasting-Radio. Gut, als nächstes wird uns vorgeschlagen hier Winfried Kretschmann. Ja, der ist sowieso regelmäßig schon zu Gast bei uns. Gast bei uns. Oh, die große Theologiefolge mit Winnie Kretschmann. Wieso die Theologie? Der ist doch katholischer Religionslehrer gewesen, oder? Ist er? Ja, doch. Ich meine katholische Religion. Und Biologie wahrscheinlich irgendwie, weil er sonst, anders kann man sich das ja nicht erklären, wie der bei den Grünen gelandet ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit seiner Dissertation in Kohl nicht beschäftigt. Könntest du dir Winfried Kretschmann in unserem Podcast vorstellen? Wann? Nachdem er von Fritz Kuhn beerbt worden ist. Der hat ja jetzt wieder Zeit. Ja, ich glaube nicht, dass der Kretschmann nach der nächsten Wahl schon zurücktreten wird. Ja gut. Dann, also wenn Robert Habeck ihn beerdigt hat. Ich glaube, Robert Habeck wird nicht hier im Süden. Meinst du, Winfried Kretschmann überlebt Robert Habeck? Das ist die nächste Frage, wer halt überhaupt Robert Habeck ist in dem Fall, weil ich glaube, die Frau Baerbock wäre da die bessere Kanzlerkandidatin. Es geht ja gerade um den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, das schönste Amt nach SPD-Vorsitzender und Papst. Ja, aber das wird ja nicht der Habeck machen, der ist ja Baden-Württemberger, oder? Ja, und meinst du, er wird Papst oder was? Oder SPD-Vorsitzender? Nee, aber der wird auch nicht Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der ist doch irgendwie aus der nördlicheren Ecke. Ja, du, man weiß nie, also Lothar Späth hat man ja auch irgendwie aus Baden-Württemberg darüber in den Osten entsorgt, also. Ja gut, aber da war gerade Platz. Ja, da also ich meine, wenn. Raum im Osten. Ja gut, also ich meine, fang nicht so an. Wenn Winfried Kretschmann geht, der hinterlässt ja auch eine riesige Baugrube quasi. Im Herzen von Stuttgart. Gut, uns wird weiterhin vorgeschlagen und damit sind wir immer wieder bei Frauen. Ja. Maren Hammerschmidt. Deutsche Biathletin. Fand ich witzig, dass ich das auf Anhieb wusste. So, weiterhin wird vorgeschlagen Viktoria Swarovski. Ich vermute mal, das ist die Frau, die Glas so schleift, dass es aussieht wie Kristall. Das ist irgend so ein RTL-Weibchen, die tanzt bei Let's Dance. Ja gut, das heißt ja nichts. Aber Swarovski, das sind doch hier diese Glas. Ich weiß aber nicht, ob sie mit denen verwandt oder verschwägert ist. Okay, ja. Gut, und Gesa Krause. Sagt die dir was? Absichtlich nicht gegoogelt, wer ja, das genau. Ist. Ja, genau. Ich habe sie auch nicht gegoogelt, aber Maren Hammerschmidt wusste ich. Könnte tatsächlich spannend sein, darüber zu reden, wie das ist, irgendwie sportlich durchaus erfolgreich zu sein, dass man gefördert wird, aber nie so der Superstar zu sein. Weil so deutsche Biathlon-Superstars, das sind so Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier und so gewesen, die dann auch die Top-Leistungen erbracht hat. Sie war ja solide genug, dass sie Weltcup machen kann. 3000 Meter Hindernislauf ist Gesa Krauses Hobby. Und Berufung. Sportler. Ja, könntest du dir vorstellen, mit Sportlern, ich habe da ja manchmal so fiese Vorurteile. Ich kann mir durchaus vorstellen, mit Sportlern zu reden, aber nicht vielleicht bei die Elite. Du darfst das gerne droppen hier. Ja, ich weiß, es ist mein Podcast hier auch. Natürlich darf ich droppen. Das ist natürlich mit Scheitern ist keine Option, einen Abnehmen-Tagebuch Audioblog gibt oder einen Audio-Podcast zum Thema Abnehmen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, mit Sportlern über Motivation und sowas zu sprechen. Aber ansonsten, ich meine, da könnten wir auch den Secret Shuffle Man einladen und den fragen, was ihn motiviert, irgendwie überall aufzutauchen und die Menschheit verrückt zu machen mit dem Shuffle Dance. Aber okay. Ja, der Secret Shuffle Man? Nein. Er taucht einfach auf und shuffelt irgendwo. Ist also, okay. Ja. Wobei, ich finde es dann... Den könnten wir tatsächlich mal einladen. Ja, ich finde es dann aber trotzdem sympathischer, mit den Damen zu sprechen. Oder den Secret Shuffle Man. Ja. Ich bin dafür. Oder mit der Frau vom Secret Shuffle Man, sofern er verheiratet ist. Weil hinter jedem geheimen Shuffle Man steht eine starke Frau. Ja, also ich glaube, der wird uns auch noch weiter beschäftigen, ja. Der Secret Shuffle Man. Okay. Ja? Gut. Ja, den nächsten Stuttgarter OB. Ja gut, also der Marian ist ja podcast-affin. Ja, also wenn diese Folge rauskommt, dann wissen wir ja schon, wer der nächste Stuttgarter OB ja, ist. Ja, ich habe Hoffnungen. Spoiler, wir wissen es heute noch nicht, weil das ist morgen die Wahl. Ja, ich hoffe trotzdem, also ich hoffe, dass es nicht Noppenfrank ist. Und dann die Frage ist halt, wer es werden soll. Also da können wir mal nicht diskutieren, weil das ist das ist ja einer dieser Punkte, wo wir uns geeinigt haben, dass wir uns da uneinig sind. Das ist einer der Punkte, an denen ich lange Geschichten über den Herrn Rockenbauch und Co. erzählen könnte, aber das lassen wir mal sein. Genau. Das muss echt nicht sein. So, dann wird uns vorgeschlagen, wir sollen mit Angelika Fingererben sprechen. Ja, und Helge Schneider. Nee, wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Angelika Fingererben. Nein, ich glaube, wir müssen hier erstmal die drei Namen droppen, weil ich habe keine Ahnung, wer eins ist, aber trotzdem schon, also diese Komposition aus diesen drei Namen, das ist so Also Angelika Fingererben, Helge Schneider und Michelle Obama. Ich habe mich gefragt, was das verbindende Element ist. Und vielleicht ist es Liebe zur Jazzmusik. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich sehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Ja, Angelika Fingererben sagt dir wirklich gar nichts. Nee. Okay, Angelika Fingererben ist eine Redakteurin von RTL. Oh Gott. Die macht Frühstücksfernsehen, Gehe vormittags arbeiten. Ist eine von den drei Damen, die im Frühstücksfernsehen von RTL zu sehen ist. In dem Fall die erträglichste der drei. Okay. Also, ja. Das ist die Dame, die mit Wolfram Kohns zusammen das Trio ausmacht im Frühstücksfernsehen. Ich verstehe das Konzept Frühstücksfernsehen Wolfram noch Kohns nicht. Kennst du aber. Nein. Du kennst Wolfram Kohns nicht? Ich verstehe das Prinzip Frühstücksfernsehen schon nicht. Nee, aber Wolfram Kohns kennst du. Also den woher? Aus RTL allgemein. Ich glaube, das einzige RTL-Gesicht, ich kenne Oliver Geissen, ich kenne Peter Klöppel und ich kenne Günther Jauch. Aber du kennst den Mann ohne Hals. Nein. Ich habe, warte, wann habe ich mein Studium beendet? 2014. Ich habe, glaube ich, seit 2014 kein Fernsehen mehr. Und ich habe auch schon während meines Studiums, ich glaube, ich habe hin und wieder mal ARD-Frühstücksfernsehen gesehen. Ich kenne also Dunja Hayali, aber nein, ich verstehe das nicht. Morgens früh schon fernzusehen, das ist, wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich, wenn ich Zeit habe, gehe ich laufen oder ins Fitnessstudio. Und dann gehe ich frühstücken und dann können wir über Fernsehen sprechen. Und das ist dann meistens mehr so Netflix. Und das Netflix-Frühstücksfernsehen gibt es zum Glück noch gar nicht. Könntest du langsam vielleicht da mal ein Bild finden, weil mir so langsam ausgeht, wie ich die Ideen ausgehen, wie meine Gedankenreihe hier, mein Stream of Consciousness noch weitergehen könnte? Ich überlege gerade, wie er heißt, weil wir haben, also es ist, bei uns läuft gelegentlich mal RTL, dadurch, dass die Liebste... Jetzt schieb nicht alles auf die Liebste. Dadurch, dass die Liebste, war schon an dem Radioteil vorhin schuld. Dadurch, dass die Liebste gerne GZSZ und AWZ schaut, also gute Zeiten, schlechte Zeiten und alles, was zählt. Übrigens, wusstest du, dass es die Fernsehserie Alles nur aus Liebe nie geben wird? Nein. Ja, alle die jetzt draußen an den Empfangsgeräten sitzen, werden sich denken, warum wird Alles nur aus Liebe nicht produziert? Alles nur... Ich würde es gucken, dann würde ich es gucken. Klingt besser als Prince Charming. So, und Alles nur aus Liebe wird nie eine Seifenoper werden. Als Sitcom könnten wir uns das vorstellen. Als Sitcom schon, aber als Seifenoper wird es das nie geben. Und ja. Ja, so, was ist denn jetzt dieser Mann ohne Hals? Es gibt dann einen Außenreporter. Okay. Und der steht auch gerne in der Kölner Innenstadt oder in Düsseldorf. Ach so, ja, nee, dann bin ich raus. Also wie gesagt, also Außenreporter kenne ich auch, das ist Antonia Rados. Die steht im Krisengebiet. Ja, die steht in Lampukistan. daher kenne ich Antonia Rados. Wer vormittags Fernsehen schaut, womöglich noch in Jogginghosen, hat die Kontrolle über Karl Lagerfeld verloren. Ulrich Klose, der Mann ohne Hals. Ich empfehle jedem einfach mal ein Bild von Ulrich Klose oder ein Video von Ulrich Klose zu suchen. Wenn der Mensch irgendwo steht, dann hat er immer einen Mantel angefühlt und man sieht keinen Hals. Okay, kennst du Erika Klose? Nee. Das ist die Astronautin Erika Klose, die mal dringend auf Toilette muss und man gibt ihr dann am Schluss den Rat, liebe Astronautin Erika Klose, mach doch einfach in die Hose. Das ist so das Frühstücksfernsehen, was ich noch kenne, das ist nämlich Sendung mit der Maus. Okay. Nee, Angelika Fingererben hat dann irgendwann, glaube ich, auch so eine Call-in-Dating-Sendung auf RTL gehabt und dann hat es aber bei mir auch schon ausgehakt. Okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir Angelika Fingererben groß fragen sollten. Ich glaube, die würde eher uns fragen. Von wem sie die Finger geerbt hat. Nee, aber Angelika Fingererben ist eine von den drei Damen aus dem Frühstücksfernsehen und wiederum in dem Fall bei RTL die erträglichste. Okay. Wir haben früher häufig RTL geguckt, bis dann irgendwann die beiden unerträglichen Damen von RTL so unerträglich wurden, dass sogar die Liebste akzeptiert hat, dass wir morgens lieber ARD oder ZDF gucken. Das liegt natürlich nicht daran, dass ihr älter geworden seid und einfach in diese Zielgruppe von ARD und ZDF reingerutscht seid. Nee, das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir morgens einfach diesen ganzen Gossip, der da bei RTL läuft, nicht brauchen. Und dadurch, seit wir auch Bachelor und Bachelorette nicht mehr gucken, auch das Werbefernsehen für Bachelor und Bachelorette morgens nicht mehr brauchen. Ah. Unter anderem. Okay. Gut. Helge Schneider. Helge Schneider. Lieben gern, sofort. Michelle Obama. Schaffen wir uns ein bisschen frisches Englisch noch drauf? Kriegen wir hin. Ja. Vielleicht zusammen mit Angela Merkel. Können wir über Frauenthemen sprechen? Ja, oder dann direkt mit Barack. Nee, also schon Michelle und Angela und dann zum Thema Feminismus. Ja, oder mit Barack und zum Thema Feminismus. Ich glaube auch eine Folge Barack Obama und Angela Merkel, da würde Angie schlecht bei wegkommen. Also liebend gerne. Gut, und dann schreibt noch ein Spaßvogel mich. Also wenn du Mel oder Steffi bist, ja, du, das hatten wir ja schon, ne? Ich weiß gar nicht, ob die beiden Damen, so, wollen wir noch diesen einen Fragenkatalog zumindest mal anfangen? Ja gut, also welches Urteil fürchtet ihr mehr? Das des Freundes oder das des Feindes? Wurden wir auch gefragt. In den allermeisten Fällen, zittere ich Vorurteilen des Bundesverfassungsgerichtes und dann geht es doch immer gut aus. Ist Bundesverfassungsgericht Freund oder Feind? Bundesverfassungsgericht ist tendenziell eher Freund. Also vor allen Dingen, wenn sie mal wieder Gesetze meiner heißgeliebten Bundesregierung kassieren. Wunderbar. Nicht in meiner Regierung übrigens. Fürchte, das Urteil des Freundes oder des Feindes? Fürchte ich überhaupt Urteile. Also ich glaube, ich habe mir im Laufe der Jahre eine gute Fick-Dich-Einstellung zugelegt, dass ich weder das eine noch das andere fürchte, aber ich glaube, was mich mehr trifft, ist, glaube ich, das Urteil des Freundes. Okay. Weil das ist jemand, der mir was bedeutet, der meine Überzeugung tatsächlich ins Wanken bringen kann. Und Überzeugung ins Wanken bringen ist erstmal schlecht. Und dann kann was Gutes draus werden oder auch nicht. Aber ja, ist nicht schön. Sehe ich ähnlich, weil ich frage mich jetzt gerade, was sollte ein Feind für ein Urteil über mich fällen? Außer es ist eins du also bist mit, dick. Nein, außer es ist eins mit Macht. Also sprich ein Urteil. Also Kann der Staat über mich urteilen und mich verurteilen? Ja. Wenn der Staat mein Feind ist und ein Urteil über mich fällt, kann es mir schaden? Ja. Ja, eben. Und dementsprechend ist ja die Frage. Also, wenn du weggekaschelt wirst, ist das Urteil des Feindes härter als das des Freundes? Es kommt drauf an. Also, wenn der Staat eigentlich dein Freund ist und dich wegsperrt, dann ist das vielleicht doppelt scheiße. Das Gute am Staat ist, dass der Staat nicht dein Freund ist. Naja, du bist ja selber der Staat. Also, das halte ich für diskutabel. 80 Millionstel. Ich bin einer von 80 Millionen. Gut, also ich glaube, an der Stelle, ja, ich glaube, wir sind uns da einig. Ich glaube, wenn es einfach nur um das allgemeine Urteil geht, dann ist das des Freundes das Härtere. Ja. Weil, wenn das dann anders ausfällt als die eigene Überzeugung, dann... Wobei, witzigerweise ja das, was du zulässt eigentlich auch, ne? Ich meine, wenn dein Feind dir sagt, dass du scheiße bist, dann sagst du, pff, ja, ist mir egal. Wenn dein Freund sagt, dass du scheiße bist... Dann stellst du die Frage, warum? Genau. Also es ist auch das bessere Urteil eigentlich. Kann aus Hass Hoffnung erwachsen? Ja. Also, ich finde dieses, ich habe zuletzt, ich schaue ja The Mandalorian mit großer Freude. Also Hass führt zur dunklen Seite, führt aber auch dazu, dass diese verknöcherte alte Republik mit ihrem Bürokratenscheiß abgelöst wurde und am Ende dann eine neue Hoffnung entstanden ist. Nein, ernsthaft, ich finde Hass ist ein wertvoller Antrieb für Veränderung. Widerstand ist ein guter Antrieb, aber Hass. Ne, du, für Widerstand brauchst du, um Widerstand zu leisten, um Widerstand leisten zu können, musst du das Regime hassen können. Hass ist doch blinde Abneigung. Nö. Was ist Hass? Also was ist Hass gegenüber Abneigung? Was ist Hass gegenüber Abneigung ist, für mich ist Abneigung ein undifferenziertes Gefühl. Hass ist, wenn du zum einen dieses brennende Gefühl in dir hast, dass du etwas überhaupt nicht tolerieren, dulden kannst, und zum anderen eine klare Vorstellung hast, wie es anders sein könnte. dann kannst du hassen. Hatten wir Hass eine klare Vorstellung? Ja, ich finde das durchaus. Also okay. Du musst zumindest sehr klar wissen, wogegen du bist. Und das ist schon mal die halbe Miete, um es besser zu machen. Okay. Welche Hoffnung habt ihr aufgegeben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit der Frage gehen wir wirklich in den Feierabend und denken da mal tief drüber nach, weil ich merke gerade, die Fragen sind tatsächlich gut gestellt. Ich habe fast die Befürchtung, ich weiß, woher sie kommen. Also nicht von welchem Fragensteller im Sinne des Autoren, der die Umfrage ausgefüllt hat. Und ich glaube, das dürften die Max Frisch-Fragen sein. Max Frisch oder... Nee, das ist nicht hier dieser französische Fragebogen. Nee, das, ist nicht Marcel Proust. Nein, das ist Max Frisch. Ich glaube, das ist Max Frisch. Ja. Weil alles, was ich danach noch lese, das ist Max Frisch. Also da müssen wir tatsächlich tiefer drüber nachdenken. Das merkst du aber auch schon an der ersten Frage, welches Urteil fürchtet ihr mehr? Dass es Freund ist oder dass es Feind ist? Wenn du dann drüber nachdenkst, ja, welche Konsequenz hat das Urteil? Und dann wird's Max Frischig. Das sind Max Frisch-Fragen. Schön. Vielen Dank für die Max Frisch-Fragen, das ist schön. Wer immer die gestellt hat. Ich sehe schon ein neues Format. Max Frisch-Fragen? Die Elite beantwortet Fragen 2.0. Nee, vertrau mir, es gibt einen Podcast, der Max Frisch-Fragen beantwortet. Wir können die Marcel Proust-Fragen nehmen. Ja, können wir auch machen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle tatsächlich das Jubiläum beenden und nochmal vielen Dank sagen. Ja, du möchtest Danke sagen? Ja. Darf ich noch die Hoffnung formulieren, dass wir noch mindestens weitere 200 Folgen schaffen? Ja, natürlich, das wären noch zwei Staffeln. Oder vielleicht eine Staffel mit 200 Folgen. Ja, genau. Vielleicht bleiben wir auch die das Laber ziehen. Je nachdem, wie es sich anfühlt, ne? Ja, mal schauen. Also dieses Mal würde ich sagen, überlasse ich wieder mal dem Zeilenende die letzten Worte. Sage an dieser Stelle einfach nochmal vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ist es für mich immer noch irgendwie unvorstellbar, dass wir erstens 200 Folgen hier zusammengebracht haben und es wirklich 4 Jahre durchgerockt haben. Vielen Dank einfach nur. Welche Hoffnung ich nie aufgegeben habe, dass es anders, besser, mehr werden kann. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.